Crop FM, Ausgabe Nummer 305, melde mich zurück nach einer etwas längeren Pause. Umzug, neues Studio wird gerade eingerichtet, etc. Jedenfalls, wir schreiben heute den 18. Oktober 2013 und mein Gast ist Bernd Joschko und es geht um Psychobionik und Innenweltsurfen. Ja, bei mir in der Leitung Bernd Joschko. Hallo Bernd, kannst du mich gut hören? Ja, hallo Tarek, ich freue mich schon. Freut mich, du kommst gut rein. Ja, wir haben gemeint, wir bleiben jetzt gleich beim Du, da tun wir uns beide ein bisschen leichter. Wir kennen uns zwar jetzt nicht wirklich persönlich, außer durch ein Gespräch, aber freut mich auch, dass du da so kurzfristig einspringen konntest. Ja, gerne. Und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch heute. Es gab da ja unlängst, hatte ich einmal ein Interview mit dem Clemens Kubi. Ja. Da ging es ja mal durchaus, oder eigentlich genau um dasselbe Thema. Du hast da wieder deinen eigenen Zugang und ich glaube, es ist, man kann da nicht genug Perspektiven, glaube ich, drauf kriegen, auf dieses Thema, das, glaube ich, äußerst wichtig ist, weil schließlich geht es da eigentlich um uns und auch um unsere Gesundheit. Ja. Und um mögliche alternative Möglichkeiten, uns zu heilen. Ja. Gut, das ist an diesem Gebiet. Ich könnte das gerade mal bei dem Wort Selbstheilung anfangen. Du hast den Clemens Kubi genannt, der hat auch schon mal ein Buch darüber geschrieben, Selbstheilung. Von weitem gesehen ist das alles ähnlich. Aber wenn man jetzt ein bisschen tiefer einsteigt in die Materie, gibt es dann große Unterschiede. Und ich habe natürlich heute Abend vor, eher meinen Part darzustellen. Also auch da eher diese Haltung, mich ein bisschen abzugrenzen gegenüber anderes, was es auch noch gibt. Das hat alles seine Berechtigung. Aber es geht mir darum, wie ich herausgefunden habe, wie jemand sich selbst heilen kann. Also da ist dieses Aktive im Vordergrund. Was kann man machen, damit man gesund wird oder gesünder wird? So was. Alles klar. Das ist so mein Spezialgebiet gewesen in den letzten 30 Jahren. Vielleicht fangen wir aber ganz am Anfang an. Vielleicht möchtest du dich selbst ein bisschen vorstellen. Ja. Bis jetzt kennen die meisten Hörer nur deinen Namen. Von der BKA zur Selbstheilung, ja. Ist ja wirklich ein interessanter Werdegang. Erzähl doch einmal, wie das so kam. Ja, das war sehr ungewöhnlich. Also von meinem Hintergrund her bin ich Physikingenieur. Ich habe da so ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet und da gab es da irgendwann mal so eine Vermittlung über das Arbeitsamt, dass das BKA einen Ingenieur suchte, und da habe ich mich beworben. Bin dann allerdings nur auf den zweiten Platz gekommen, bin dann nicht eingestellt worden. Allerdings 3 Monate später gab es da nochmal einen Anruf, dass derjenige, der genommen worden ist, tödlich verunglückt worden ist am ersten Arbeitstag oder bevor er halt dorthin gehen konnte. Und da bin ich also quasi nachgerückt. Das klingt so ein bisschen makaber, manchmal kommt es mir so vor, als ob ich unbedingt in dieses BKA hätte sein, also als ob ich unbedingt da rein musste, um das, was ich heute mache, herauszufinden. Also ich bin 3 Jahre beim BKA gewesen, habe dort war Entwicklungsingenieur für Observationstechnik. Dein Background ist Physik. Physik, richtig. Ja. Alles, was mit Technik zu tun hat, die Leute dort beim BKA brauchen ja technisch ausgebildete Leute. Das sind ja sonst alles nur Beamte, die kriminologische Aberaufgaben haben, ne? Und ich war zuständig für die Überwachungstechnik, Observationstechnik, welche Videokameras wo wie eingesetzt werden und so weiter, sowas. Ganz kurz, um das ein bisschen zu vereinfachen, das war damals natürlich diese Hochphase der Terroristenfahndung und dort sind natürlich unheimlich viele Gelder geflossen, es ist viel aufgerüstet worden. Es war so die Grundidee da, Überwachungsstaat ist ein bisschen übertrieben, das haben die selbst nicht so gesehen, aber einfach dieses Problem in den Griff zu kriegen mit mehr Überwachung. Ne, so alles registrieren und beobachten und auswerten, das war ja so die Haltung, um die Kriminalität in den Griff zu kriegen. Es gab damals den Dr. Herold, der hat diese Idee der Mimikry. Und das war ganz spannend, weil er sagte, bestimmte Tiere haben ein Verhalten, die Mimikry, und wir müssen genau das Verhalten der Terroristen erforschen und können dementsprechend gute Fahndungserfolge bekommen. Und er hat diese Rasterfahndung entwickelt. Und diese Rasterfahndung ist schon eine geniale Idee von der Informationsgewinnungsseite her, auch praktisch sehr erfolgreich gewesen allerdings auch. Die Rasterfahndung besagt, dass man 5 bis 8 Faktoren braucht, um eine unendliche Menge von Informationen zu filtern, um halt ein Raster zu bilden, ein Profil, ein Muster zu erkennen. Und das war so das, was ich so im Hinterkopf behalten habe. Dann gab es noch die, etwa zur gleichen Zeit gab es den Herr Ressler in Amerika, der hatte auch so diese Grundidee, einen Serientäter zu überführen, indem er auch 5 bis 8 Merkmale fand, um dann aus 100.000 von Leuten genau diesen Täter herauszufiltern. Damit ist das Profiling entstanden, also die Idee, dass man ein Profil des Täters erstellt. Und diese Grundidee, die ist quasi das, was ich mitgenommen habe aus meiner Arbeit beim Bundeskriminalamt. Und das ist das, was ich heute auch anwende auf die Informationsgewinnung im Kopf, im Unterbewusstsein, so könnte man sagen. Ja, das ist so ein bisschen dieser technische Hintergrund. Der persönliche Hintergrund war, dass diese ganze Technik dann so ein bisschen rübergerutscht ist auf die Friedensbewegung, auf die Startbahn-West-Bewegung. Und dann war ich mit meinem Gewissen nämlich nicht mehr einverstanden und bin dann ausgestiegen. Außerdem hat diese technische Entwicklung damals enorme Dimensionen angenommen, die der Normalbürger gar nicht mehr so genau wusste und überblickt hat. Also habe ich alle Informationen dann freigegeben, veröffentlicht, war beim Spiegel, war in der Sendung Panorama, es gab einen Kinofilm darüber, wo ich diese Informationen verbreitet habe. So müssen wir das Snowden heute, könnten wir es schon so sagen. Und da gab es auch eine öffentliche Diskussion drüber, wollen wir uns denn so viel Überwachung wirklich leisten? Und da ist schon anschließend, das hat schon eine Wirkung gehabt, das Bundesverfassungsgericht hat dann diese Datenschutz eingeführt, dass also der Bürger ein Recht hat auf seine eigenen Daten. Ne? Das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Bürgers ist eingeführt worden, ein paar Jahre später. Es war so diese Zeit, wo der Staat langsam ein bisschen zurückgedrängt worden ist, mit der Haltung, alles zu überwachen. So könnte man es auch sagen. Ja, und vielleicht am Ende können wir dann noch ein bisschen darauf eingehen. Ist ja ein brandaktuelles Thema. Ja. Und wenn ich das richtig verstehe, hast du also dann begonnen, diese Erkenntnisse der Rasterfahndung auf die Innenwelten des Menschen anzuwenden und dann quasi nach den Ursachen von Krankheiten auf der Informationsebene Raster zu fahnden. Ja. Ist das irgendwie? Ja, so könnte man sagen. Also um es mal ein bisschen einfach zu sagen, man könnte auch sagen, ich suche den inneren Terroristen, der Krebs macht. So, ne? Also Krebs ist für mich ein ganzheitliches Geschehen. Nicht jeder Mensch bekommt Krebs oder eine andere heftige Erkrankung, ist ja egal was. Ist ja nur ein Symptom des Körpers, in meinen Augen. Also muss ich den Hintergrund herausfinden und das heißt also, da sind irgendwelche Informationen, die halt diesen Körper zwingen, dieses Symptom zu produzieren und diese Informationen brauche ich oder ist schon sinnvoll, die zu finden, damit man sie vielleicht sogar verändern kann und also brauche ich ein Informationsprofil von dem Hintergrund. Und das ist für mich, mal so salopp gesagt, den Terroristen, den ich halt finden muss im Kopf, der den Krebs macht. Und da habe ich jetzt 30 Jahre Erfahrung gesammelt. Und ich denke, darum geht es auch heute Abend, das so ein bisschen darzustellen, wie das funktioniert. Und in diesen 30 Jahren hast du einiges an Begriffen mitgeprägt, definiert. Da gibt es also die Psychobionik, die sich nämlich aus der Bionik heraus entwickelt hat. Ja. Innenweltsurfen, Synergetic Profiler und so weiter und so fort. Können wir vielleicht einmal diese ganzen Begriffe irgendwie klären? Was meinst du damit? Was bedeutet das? Ja, ist natürlich in diesem Gebiet, wenn was Neues ist, dann muss man durch eigene Begriffe einführen. Ich komme ja aus der Physik. Ich habe zwar auch da an der Fernuni mal so 10 Semester Psychologie, Soziologie, Philosophie studiert. Und also ich war einfach neugierig, wie die anderen denken. War da ein bisschen erschrocken, wie einfach da die Psychotherapeuten und Psychologen denken. Weil ich bin ja gewöhnt, ganz streng naturwissenschaftlich zu denken und zu arbeiten. Und da habe ich mich erinnert, dass ich eine Ingenieurarbeit gemacht habe, die Grundzüge der Bionik schon drin hatte. Das war 1975, als Physikingenieur habe ich eine Abschlussarbeit gemacht mit meiner Windkanal, da gab es eine Venturi-Düse, so eine Wasserstrahldüse, da wird normalerweise Wasser durchgeschickt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Mein Mein Chef, mein Dozent hat mir gesagt, ich soll das halt für Luft umrechnen. Das war ein bisschen schwierig mathematisch. Ich glaube, das waren etwa 10 Jahre vorher, ein Herr Schwebel schon mal so eine ähnliche Aufgabe gehabt. Der hat so eine Düse zu berechnen als Überschalldüse, hat die in 20 Segmente zerteilt und hat so eine Grundhaltung gehabt, er setzt sie neu zusammen per Zufall. Und das, wenn das Richtige, also wenn es besser funktioniert, dann bleibt es, wenn es schlechter funktioniert, dann stirbt es ab. Also das Grundprinzip der Evolution übernommen und hat quasi die Evolutionsbionik begründet. Die ist so um die 70er Jahre rum begründet worden, so als Grundidee. Und mein Ingenieurwart stammt aus dem Jahre 75 und ich habe diese Grundidee auch gehabt, obwohl ich es nicht kannte, weil es gab ja damals noch kein Internet, kein Radio, also kein Fernseher, die sowas verbreitet hätten. Und ich habe auch meine Wasserstrahldüse in 100 Scheibchen aufgeteilt und habe ein Scheibchen gezogen, woanders hingesetzt, also damit den wirkenden Querschnitt verändert. Und all das, was sich positiv ausgewirkt hat, habe ich quasi gelassen und was nachteilig war, habe ich quasi wieder rückgängig gemacht und konnte dann mit 150 Schritten eine optimale Kennlinie herausfinden. Mein Dozent war zwar erstmal sehr verdutzt, dass man das so simpel machen kann mit Scheibchen ziehen, aber ich musste das dann mathematisch nachrechnen und ich habe dann auch in meiner Ingenieurarbeit eine 2 bekommen. Ich habe eigentlich gedacht, ich kriege eine 1. Aber wie das halt so ist, ich war meiner Zeit ein bisschen voraus, die Evolutionsbionik war da noch nicht so weit verbreitet. Und diese Grundhaltung, die habe ich auf die Psyche übertragen, deshalb nenne ich das Psychobionik. Weil es sind nichts anderes wie Verfahrensvorschriften, die man anwenden kann auf Bilder im Gehirn, also auf die Psyche, und kann damit die Psyche verändern. Das ist, wie gesagt, etwas, was noch nie jemand gemacht hat vorher. Und ich war selbst erstaunt, dass die Psychotherapeuten das nicht machen. Also die gehen gar nicht in die Psyche, in die Innenwelt. Die haben da einen heiden Respekt vor. Die lassen die Leute über ihre Innenwelt reden. Also ganz einfach gesagt könnte man sagen, der Freud legt die Leute auf die Couch und lässt sie reden und ich sage, ja, dann geh doch rein in die Innenwelt und schau dich mal um und sprech die Figuren an und die Bilder und so weiter. Und das ist etwas, was dann ganz spannend wird, weil es wird erlebnisorientiert. Also, interessant finde ich auch, also dieser Ansatz Lösungen zu evolutionieren, den gibt es auch in der Informatik. Also auch da kann man mit dieser Technik arbeiten, um Datenstrukturen zu optimieren und so weiter. Ja, also das die Innenwelt, die Psyche besteht natürlich aus unendlich vielen Informationen und die Psychotherapeuten gehen deshalb nicht so gerne in diese Innenwelt, ins Unterbewusstsein, weil die einfach Angst haben, dass man sich da drin verlieren kann, was natürlich nicht der Fall ist. Also durch meine Erfahrung mit etwa, ich selbst persönlich habe vielleicht 8000 Innenweltreisen unternommen bei Klienten, bei den unterschiedlichsten Menschen. Also ich fühle mich da ganz, ganz sicher und ich habe herausgefunden, wie diese Psyche funktioniert. Also von da braucht man auch keine Angst zu haben. Aber im Großen und Ganzen hatten so die Psychotherapeuten bis heute noch Angst, wenn die hören, dass man so in die Psyche gehen kann und dann gibt es dann innere Stimmen und die antworten dann und befehlen einem, dass man sich umbringen soll und so weiter und so weiter. Gut, für mich hat sich's vereinfacht. Ich habe herausgefunden, dass die Psyche, die jeder hat, jeder Mensch hat eine Psyche, das ist so das Gehirn, das Unterbewusstsein, das sind die Informationen, die dazugehören, dass wir Mensch sind, so könnte man es ja auch sagen, hat eine Psyche und in der Psyche gibt es Ähnlichkeiten oder jeder Mensch hat bestimmte Qualitäten in der Psyche und das sind die archetypischen Bilder. Also das wird jeder Psychoanalytiker bestätigen können, wir haben alle archetypischen Bilder in uns. Und wenn die optimal sind, dann sind wir gesund. Und wenn die eingeschränkt sind oder deformiert sind über Erlebnisse, dann sind wir krank. So einfach könnte man mal so dieses Gebiet definieren. Und innere Bilder oder archetypische Bilder, die halt ganz wichtig sind, das ist das, was ich herausgefunden habe, ist zum Beispiel das innere Kind, also die Summe aller Erfahrungen, die wir als Kind machen. Das innere Kind, wenn es optimal ist, ist es 7 Jahre alt und lebendig. Und kann man, wie gesagt, in der Innenwelt ganz live vorfinden, also ganz lebendig vorfinden. Das ist nicht eine abstrakte Idee, sondern es ist lebendig tatsächlich im Unterbewusstsein vorhanden. Die anderen zwei wichtigsten inneren Bilder sind Mama und Papa, weil jeder hat Mama gehabt, jeder hat Papa gehabt. Archetypisch einfach die zwei wichtigsten Informations Quellen, wie wir Mensch zu sein haben. Also haben wir schon drei Faktoren, drei wichtige Bilder. Dann haben die Eltern natürlich auch wieder Mama und Papa gehabt. Also gibt es da eine Selbstähnlichkeit. Also die Großmutter, Großvater, also Oma und Opa jeweils. Dann hat es auch vier, die optimal sein müssen in der Psyche. Und dann gibt es noch die relativ einfache Aufgliederung in männlich und weiblich, Yin und Yang. Also jeder Mensch ist weiblich, hat einen weiblichen Energieanteil und hat einen männlichen Energieanteil. Und damit haben wir sieben Faktoren, mit denen wir relativ gut eine Psyche eines Menschen schon beschreiben können. Eine Anfrage einer Hörerin, die kam, glaube ich, per Mail jetzt rein noch vor der Sendung. Du betonst ja, dass das alles patentamtlich geschützt ist. Was ist denn da Patent? Patentrechtlich? Nur das Wort? Nein, nur das Wort. Also nicht natürlich. Die Methodik natürlich. Ja, klar. Nein, Methodik, jeder kann das lernen, jeder kann das nachmachen. Geschützt ist nur der Begriff, weil ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren angefangen, auch eine Berufsausbildung aufzubauen. Die ist sogar genehmigt worden vom Regierungspräsidium. Ich habe einige hundert Leute ausgebildet, also ganz offiziell zu einem Beruf, der dann auch mit Prüfung endete. Und dieser Beruf hatte da schon auch die Absicht zu heilen. Und dann ist halt eine Frage, ist das denn überhaupt ein Heilberuf? Dürfen wir damit mit so einer Idee der Menschen von der Schulmedizin abhalten? Ne, dieser Zwiespalt, was machen alternative Therapien? Dürfen die ergänzend sein oder dürfen die auch alternativ sein? Und meine Idee war tatsächlich alternativ, so nach dem Motto, wenn du zur Schulmedizin gehst, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, kriegst du dein Symptom bekämpft. Und wenn du hier zu uns kommst oder zu mir kommst, wir gucken im Hintergrund nach, was arbeitet und verändern das. Und dann entsteht Gesundheit. Ist ja schon eine grundsätzliche andere Haltung. Na gut, wenn das Symptom tot ist und die Schulmedizin bekämpft es erfolgreich, sage ich mal, ist das ja nicht unbedingt schlecht. Ja, klar. Ist nur selten. Der Mensch lebt. Darüber kann man jetzt sicher streiten. Und ja. Wir werden da vielleicht noch weiter diskutieren drüber. Ja. Aber okay. Also der Hintergrund ist ganz einfach. Der Begriff selbst, die Wörter, die sind, also das Inweltsurfen ist in dem Sinne geschützt. Aber machen kann es natürlich jeder und ausbilden kann sich auch jeder lassen, anwenden kann sich jeder lassen. Er darf es nur nicht als Begriff, als Beruf, als Methode herausgeben. Das ist ja nicht alles. Und wie gesagt, was ich noch zu Ende führen würde an dem Punkt vielleicht gerade, ist, dass dadurch, dass ich einen Beruf draus gemacht habe, habe ich natürlich Auseinandersetzungen gehabt mit den Behörden, mit den Gerichten und war in der Zwischenzeit beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundesgerichtshof und beim Bundesverfassungsgericht und überall habe ich diesen Beruf als Heilberuf anerkannt bekommen mit der Auflage des kleinen HP-Scheins, das heißt also Grundkenntnisse der Medizin. Wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ist nötig. Und dann dürfen wir sogar mit dieser Psychotherapie-Methode, der Bundesgerichtshof hat es als konfrontative Psychotherapie bezeichnet, sogar Krebs heilen, also anbieten, auch für körperliche Erkrankungen. Und das ist relativ neu, weil körperliche Krankheiten haben nichts mit der Psyche zu tun, sagen die Schulmediziner. Wir sagen, ganzheitlich gesehen hat alles mit allem immer zu tun. Klar. Also da muss ich aber auch widersprechen. Also meine Hausärztin sagt das ganz sicher nicht. Okay, also ich glaube, es gibt schon Mediziner, die natürlich anerkennen, dass das psychische Befinden des Menschen auch mit seiner körperlichen Befindlichkeit zusammenhängt. Das Lustige ist aber, man spricht eigentlich immer nur von negativen Einflüssen der Psyche auf die Gesundheit. Ja? Also da gibt es ja diesen Begriff, der mir jetzt entfallen ist, wenn also die Psyche quasi Beschwerden hervorruft und wie nennt man das? Hilf mir da jetzt auf die Sprünge. Ich bin kein Mediziner, kannst du da mal sagen. Nein, den Begriff kennst du sicher. Ich komme jetzt völlig dämlich vor, dass mir der jetzt entfallen ist. Egal. Aber ja. Eben diese andere Richtung, nämlich dass die Psyche auch dazu beitragen kann, wirklich Heilung herbeizuführen, das hört man eher selten oder dafür gibt es auch jetzt keinen wirklichen Begriff, mir fällt der jetzt sicher noch ein. Mhm. Das finde ich recht interessant. Aber zu sagen, dass also die Schulmedizin diesen Zusammenhang Psyche, Gesundheit völlig außer Acht lässt, ist meiner Meinung nach auch nicht richtig. Naja, die meisten Klienten, die ich hier hatte bisher, die habe ich immer gefragt, und hat ein Arzt mal gefragt, was ist los mit deiner Psyche oder was hast du erlebt? Nee, nie. Ja, das stimmt wiederum schon. Ja, ja, okay. Also ganz praktisch gesehen, die da haben da so viel Arbeit vor Ort, die fragen nie nach dem Hintergrund. Außerdem haben die höchstens 5 Minuten Zeit, mit dem Patienten zu reden. Und wir haben bei einer Session allein schon 2 Stunden Zeit, in sogar ins Unterbewusstsein zu gehen. Das heißt also, eigentlich interessiert die Ärzte nicht, was die Leute für Probleme haben. Das können die auch gar nicht lösen. Wie gesagt, es nützt ja auch nichts, sich auf die Couch zu legen und hunderte von Stunden da zu assoziieren und zu reden von sich, weil das Unterbewusstsein wird ja damit nicht verändert. Es wird nur bewusster. Ja. Also die einzige Methode, die ich wirklich kenne, ist die ich entwickelt habe, weil ich daran interessiert war, das herauszufinden, wie die Psyche funktioniert. Wir schicken die Leute direkt ins Unterbewusstsein. Die gehen da einfach hin. So wie der Schamane da in seine Welt gereist ist, so sage ich dem Klienten, naja, dann geh mal runter, geh mal in deine Innenwelt. Es ist eigentlich ganz einfach, das kann jeder machen, das ist unglaublich simpel. Und deshalb habe ich auch mittlerweile viele Filme bei YouTube reingestellt, um zu zeigen, wie einfach das ist. Man braucht ja nur eine Treppe in der Vorstellung runterzugehen, unten ist eine Tür, da braucht man sein Thema drauf zu schreiben, die Tür kann man öffnen und dann assoziiert das Unterbewusstsein zwangsläufig Bilder zu dem Thema, es geht gar nicht anders. Ich spiele ja immer noch so ein bisschen Quietschgeräusch ein von der Tür. Habe ich halt aus meiner WGA-Zeit, so ein bisschen Krimi-Effekt, das muss ja sein. Das geht allerdings nur, wenn man in Tiefenentspannung ist. Also man muss ein bisschen runterfahren. Das heißt also, man muss ein bisschen meditieren oder sich ein bisschen Musik anhören oder ein bisschen Text sich vorlesen lassen, damit man in diese Alpha-Frequenz kommt, damit man in dieses, das Denken kommt mit Bildern, ja. Wenn ich so rede jetzt hier im Außen, dann ist mein Gehirn da vielleicht auf 30 Hertz, ist hoch bewusst und kann relativ gut reflektorisch denken. Wenn ich aber runterfahre, dann kann ich Bilder sehen und fühlen und Körperzustände wahrnehmen. Und das geht's ja. Das heißt also, dann sind wir in der Innenwelt, dann sind wir im Unterbewusstsein. Und dort ist eigentlich alles da. Ist doch ganz einfach, wenn jemand... Das heißt, du visualisierst mit deinen Klienten dann quasi diese Tür nachher. Hat das auch was mit Hypnose zu tun im weiteren Sinne? Weil ja, Hypnose, Spannung wie ich das verstehe, ist eher so, dass der Hypnotiseur sagt, was der andere hören soll oder er suggeriert etwas. Ne? Bei mir ist es eher rumgedreht. Absolut nicht. Ja, wir machen genau das Gegenteil. Also wir sagen, ich frage immer, was siehst denn du? Ich weiß es ja nicht, was er sieht, ne? Ja. Weil ich will ja erstmal wissen, was ist denn da überhaupt? Ne? Wenn wir erstmal auf die Tür schreiben, wir öffnen die Tür, da kommen Bilder zu dem Thema. Und das ist doch viel spannender, als wenn ich irgendein Thema vorgebe. Okay. Naja, gut, aber das Thema, das vorgegeben wird, ist ja auch die Erkrankung. Das ist das Etikett, ja. Also ich gebe nur das Etikett vor, also den Buchtitel, wenn man so will. Ja. Wobei, ich habe jetzt unlängst auch eine Sendung über Hypnose gesteuert und also das funktioniert schon auch so eigentlich. Also da wird ein Thema vorgegeben, aber nicht was dann genau, wie sich das dann entwickelt. Deshalb habe ich jetzt nicht. Also, von weitem gesehen sieht es alles ähnlich aus, weil wir im Unterbewusstsein arbeiten. Klar, wir haben eine Psyche, wir haben eine Seele, von ganz weitem ist alles identisch, klar. Aber je dichter man geht, um mal zu gucken, was macht der? Ja, der Hypnotiseur redet. Ich frage, das ist der Unterschied. Ich lasse mir erzählen, was der andere sieht. Das ist ja viel, viel spannender. Also in dem Sinne sind es keine Innenweltreisen, wie man so vielleicht Visualisierung sich vorstellt oder Fantasiereisen oder... Ja, was weiß ich, da kriege ich mal einen blühenden Baum vorgegeben oder irgendwelche archetypischen Bilder werden dann auch vielleicht in den Fantasiereisen vorgegeben. Bei mir ist genau rumgedreht. Ich frage, was siehst du? Und die allermeisten Menschen, die krank sind, die sehen erstmal ziemlich Erschreckendes. Und zwar Dunkelheit, kalt, da ist es nass, da ist eine Höhle, da ist der Keller, da sind Monster und so weiter und so weiter. Und also diese Schattenwelt, ja, das ist vielleicht der beste Begriff. Wir gehen in die Schattenwelt. Erlebnisorientiert gehen wir in die Schattenwelt. Okay, aber da gibt es tausende Ansätze, die so arbeiten. Was unterscheidet jetzt deinen davon? Dass wir aktiv neu handeln in dieser Schattenwelt, in dieser Innenwelt. Das heißt also, ich lasse den Klienten mit diesen Anteilen direkt reden. Ich frage, wo kommst du denn eigentlich her, was willst denn du und so weiter. Oder ich gebe dem Klienten den Auftrag, dass er Befehle gibt. Also dass er zum Beispiel... Na, angenommen, da kommt eine Riesenangst auf, jemand hat Angstattacken oder so, und dann sage ich, okay, die Angst soll sich mal umsetzen in eine Gestalt. Gut, dann kommt halt ein Monster, dann sieht er halt ein Monster. Er visualisiert in Sicht, er sieht dann diesen Monster. Und dann sage ich ihm, ja, weil er hat ja Angst vor dem Monster, das ist ja das Verrückte, und denkt, das wäre stärker. Und dann sage ich ihm, nein, das ist nur ein Bild von einem Monster. Sag dem Monster, soll den rechten Arm heben. Und dann hebt er das Monster den rechten Arm. Oder wenn es nicht macht, dann sage ich, er schreit ein bisschen laut. Oder ich gebe ihm Schlagstock in die Hand, dann muss er auf den Boden schlagen, muss sagen, jetzt machst du mal Kniebeugen oder sowas. Das heißt also, ich unterrichte die Leute, wie die in der Innenwelt handeln können, wie die einfordern können. Ja, und das ist natürlich bei Menschen, die heftige Erlebnisse hatten, ganz, ganz wichtig, weil die haben ja genau das die Opferseite erlebt. Die waren ja immer diejenigen, die gemobbt worden sind oder die was Dramatisches erlebt haben, indem sie missbraucht worden sind und so weiter. Und diese Bilder können ja in der Innenwelt auftauchen und dann fühlen die sich eben ausgeliefert. Aber jetzt sind es ja Bilder von den Personen. Die Personen gibt es ja vielleicht gar nicht mehr. Ist ja diesen Unterschied. Also die Leute müssen oder dürfen oder sollen oder können unter meiner Anleitung und Tipps in der Innenwelt Action machen. Also erlebnisorientiertes neues Handeln machen. Du hast, jetzt, ich frage mich gerade, wo jetzt der Bezug zur Rasterfahndung ist. Du hast also vorher 7 quasi Grundelemente aufgezählt, die also ja. Du in deine Betrachtung mit einbeziehst. Ja. Da ist jetzt sicher ein Konnex zur Rasterfahndung, wo du gemeint hast, dass da wären also auch 7 Grundfaktoren, die da ausgewertet werden oder 7 Informationsquellen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wie geht es dann jetzt weiter? Du analysierst dann ja, nehme ich an, das, was die Leute dort sehen und erleben. Ja, nee, analysieren tue ich nicht, okay. Weil dann müsste ich Psychoanalytiker sein. Ich habe die Ausbildung nicht. Man kann es analysieren, was da hochkommt. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht ja um die Veränderung. Also der Unterschied ist folgender. Wenn jemand eine Erkrankung hat, dann weiß ich aus Erfahrung, dass diese Erkrankung, dieses Symptom, immer 5 bis 8 Faktoren im Hintergrund hat. Das heißt, es gibt nie eine lineare Ursache. Also diese Grundhaltung ist, es gibt keine Linearität, außer in der Mechanik, ne? In der Physik, in der Mechanik. Und da der Mensch keine Maschine ist, auch wenn da viele Mediziner das ganz anders sehen, praktisch als Maschine betrachten, der Mensch ist keine Maschine, der ist ein komplexes System. Und in komplexen Systemen gilt die Chaosforschung, gelten die Ergebnisse der Chaosforschung. Kleinste Einflüsse können riesige Auswirkungen haben. So, das ist das eine. Und bei komplexen Systemen weiß ich, dass ich diese 5 bis 8 Faktoren finden muss. Das ist das Wesentliche. Hat man auch in der Schwarmforschung herausgefunden. Man hat gestaunt, wie graziös und wie präzise diese Flugformationen sind von Vögeln und der Fischen. Und dann hat man herausgefunden, ein Fisch oder ein Vogel richtet sich nach 6 bis 7 seiner Nachbarn. Also auch dort taucht diese Zahl wieder auf. 5 bis 8 Faktoren. Einflüsse oder Parameter brauche ich, um ein Symptom zu beschreiben, um ein Ergebnis zu beschreiben. In der Physik ist das normal. Das sind die ganzen Parameter, die ich beachten muss. Ne? So, das heißt also, wenn ich in die Innenwelt gehe und ein Thema auf die Tür schreibe, dann weiß ich, dass ich diese Faktoren finden muss. Und ich weiß, diese Hauptthemenfelder sind halt Mama, Papa, Kind, Oma und Opa, Mann und Frau. Dort auf diesen Themenfelder ist es immer angesiedelt. Und deshalb kann ich relativ schnell, ich nenne es dann ein Profiling, ein Musterabdruck des Hintergrundes dieser Erkrankung aufdecken. Das heißt also, ich finde das Informationsmuster zu der Krankheit. Das ist erstmal genial. Dann weiß der Klient endlich mal, oder Patient oder der Mensch, endlich mal rum, warum er krank ist oder warum er dieses Problem hat. Geht ja nicht nur bei Krankheiten, es geht ja immer so. Dieses Profiling ist übrigens vom Bundesgerichtshof auch als eigenständige neue Psychotherapie definiert worden oder freigegeben worden. Wir brauchen noch nicht mal einen HP-Schein dafür, weil da gab es mal so einen... Was ist ein HP-Schein? Oh, Heilpraktikerschein in Deutschland. Okay. Alles, was heilt, muss einen HP-Schein haben. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell von den Kranken, von den Gesundheitsämtern. Tausende von Leuten machen als sicherheitshalber den HP-Schein. Und kriegen damit auch das medizinische Wissen eingeimpft. Ne? Und das halte ich natürlich in beiden Bereichen für völlig überholt. Also es entspricht nicht meiner Sichtweise. Das ist so der Punkt. Ich habe auch bis heute keinen HP-Schein. Ich bin auch kein Heilpraktiker, ich will auch keiner werden. Ich bin halt Pionier oder Forscher oder Psychobioniker. Du heilst ja auch in dem Sinne nicht, du gibst nur Anleitung zur Selbstheilung. Genau. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied, der überhaupt noch nicht kapiert worden ist. Also da bin ich wahrscheinlich meiner Zeit auch wieder 20 Jahre voraus. Es kann kein Mensch den anderen heilen. Das ist Quatsch. Die können nur Maßnahmen machen, um Heilungsvorgänge zu beschleunigen oder einzuleiten, ne? Und dementsprechend sind alles Selbstheilungsprozesse, ne? Und die kann ich natürlich unterstützen, indem ich dem Klienten aufzeige, wie er selbst sein Unterbewusstsein abändern muss. Also wie er selbst Informationen, die er dort abgespeichert hat, rausschmeißen kann. Also wie er selbst seine Innenwelt verändern kann. Also wenn ihn sein Vater geschlagen hat früher, dann ist das abgespeichert. Dann führt das vielleicht auch zu irgendeiner Erkrankung. Nicht bei jedem, aber bei manchen ist es so. Und dann kann er heute reingehen in dieses Unterbewusstsein, holt seinen Vater, also holt die Bilder, wo sein Vater ihn als Sechsjährigen schlägt, zum Beispiel, und stellt seinen Vater zur Rede oder bringt sogar diesen Vater um. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber das Bild wird zerstört und nicht der Vater. Also der schlagende Vater wird zerstört. Und da in jeder Seele ein Vater als archetypisches Bild vorhanden ist, das nennt sich Attraktor, wird sich der Vater, der da stirbt, wir verbrennen den immer, ne, das ist so ein Transformationsprozess, das läuft dann besser oder leichter, rufen wir den Vater wieder herbei und fragen ihn, ob er sein Kind noch schlägt. Und der macht das dann nicht mehr. Man kann ihm sogar einen Stock in die Hand drücken, der macht das nicht mehr. Das heißt, das Unterbewusstsein kann man definitiv verändern. Und das ist etwas, was die Psychoanalytiker und Psychotherapeuten garantiert verneinen werden, weil das haben die noch nie erlebt, das geht gar nicht. Aber das ist das, was ich herausgefunden habe. Wie man sein Unterbewusstsein verändert. Wie man Traumen rausschmeißt, dass die wirklich aufgelöst sind. Und dann, wenn man das kann, ist es einsichtig. Wenn man dann die richtigen Erlebnisse alle auflöst, dann kann man nahezu jede Erkrankung erreichen und heilen. Also auflösen. Wobei der Mensch, der das begleitet, also ich in dem Fall, das ja nicht macht. Also es ist so ein bisschen wie ein Fahrlehrer, der bringt dem Fahrschüler das Fahren bei. Und ich bringe den Menschen bei, wie sie in ihre Innenwelt verändern. Und das dann noch ins Leben umsetzen. Ja, das ist ja dann die zweite Geschichte. Das Milieu ist ja genauso entscheidend wie die Informationsstruktur. Kommen Sie noch mit? Ja, ja, natürlich. Mit? Okay. Bitte mein Schweigen nicht feuchen. Okay. Ja, klar, ich mache das jeden Tag seit 10 Jahren, also seit 2 Jahrzehnten, ja. Bei wie vielen Menschen funktioniert das denn? Eigentlich bei allen. Die Bedingung ist, jemand muss in seine Innenwelt kommen. Das funktioniert eigentlich bei jedem, bei jeder Frau zumindest schon mal sehr gut, weil Frauen haben tatsächlich eine bessere Verbindung von links nach rechts, also eine bessere Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften. Bei Männern funktioniert so 80-90%. Sehr rational und intellektuell ausgebildete Menschen tun sich manchmal ein bisschen schwer. Aber allermeisten kommen tatsächlich rein und es geht. Ne? Wo es nicht geht, ist, wenn jemand Psychopharmaka hat. Deshalb können wir auch mit keinem Menschen arbeiten, der halt Psychosen hat. Also wir können mit Menschen arbeiten, die Psychosen haben, aber die stehen alle unter Medikamenten und deshalb geht da nichts mehr. Das heißt, die Innenwelt ist da wirklich erstarrt. Was ja genau diese Arzneimittel, diese Medikamente auch machen sollen. Die sollen ja irgendwelche Botenstoffe da hemmen und so weiter. Also da geht's nicht. Und wo es leider auch nicht geht, ist, wenn jemand Chemotherapie hat. Deshalb rate ich auch seit Jahren dringend ab, wenn jemand Selbstheilung machen will, dann darf er keine Chemotherapie machen, weil das funktioniert dann halt nicht mehr. Warum funktioniert das dann nicht mehr? Ach, das ganze Gehirn ist verklebt. Mittlerweile kriegt man das ja auch mit, dass die Leute da auch intellektuell ein bisschen zurückgefahren werden. Ne? Die Leute verblöden einfach, wenn man so ein bisschen platt sagt. Die Chemo hat einfach alles kaputt. Das ist aber ziemlich bekannt. Ist das unabhängig von, ich meine, da gibt es ja verschiedene Chemotherapien. Ja, ne, gibt auch verschiedene Graden von etwas zerstören, ist schon klar. Aber klar, das nimmt man ja in Kauf. Man sagt ja, der Krebs ist das Schlimmste, was es gibt und wir müssen ja das Leben retten, deshalb nehmen wir die Nebenwirkungen ja alle in Kauf. Ne? Professor Gurt hat mal gesagt, wir nehmen unglaubliche Nebenwirkungen in Kauf, damit wir vielleicht noch die Chance haben, jemanden zu retten. Ne? Also deshalb, wenn jemand Chemo hat, geht's nicht. Das kann man vorher sagen. Das ist natürlich ziemlich hart. Ne? Das heißt, jemand muss sich deiner Meinung nach wirklich entscheiden zwischen, will er zwischen Selbstheilung und Heilung, die quasi jetzt von außen durch die Keule einer Chemotherapie kommt. Ja, sicherlich eine Keule. Ja, ich weiß. Ja. Ist aber auch momentan wirklich das Problem von allen Leuten, die müssen sich bei so einer Diagnose heftig entscheiden. Und ja, aber hattest du schon mal den Fall, dass jemand sich dann für Selbstheilung entschieden hat, ja, und dann natürlich trotzdem gestorben ist? Natürlich. Ja, natürlich auch. Ja, klar. Aber das ist ja dann irgendwie problematisch, oder? Das Heilungsvorgänge sind risikohaft, natürlich. Also man muss es richtig machen. Es ist nicht so, dass man einfach nur mal ein bisschen aufräumt, dann wird man gesund. Es ist ein Risiko, ne? Also ich habe es dann irgendwann mal gesagt, nicht jeder schafft ein Abi. Also weil auch Abitur machen ist ein Risiko. Man muss mal wirklich auch fast schon auch intelligent dafür sein, weil wenn man in der Innenwelt etwas verändert, muss man es auch im Außen verändern, man muss nachziehen. Also es ist nicht so einfach mal so ein kleiner Trip, ich räume da mal auf und dann werde ich gesund. Nein, die Evolution sagt, du bist so nicht mehr lebensfähig. Ne? Wenn jemand Krebs hat, ist er ja auch so gut wie nicht mehr lebensfähig, also muss er sein System ändern. Sein System ist krank, ist nicht überlebensfähig. Und dann muss er gucken, was muss ich denn alles ändern? Aber das machen instinktiv ja viele, viele, viele Leute auch. Also ich habe viele Leute getroffen, die haben zu mir gesagt, ich habe meinen Partner gewechselt und ich bin gesund geworden. Ne? Manchmal ist es ja so einfach. Dann spürt man ja, man muss was ändern in seinem Leben. Und also diese Prozesse, wieder lebendig zu werden, gesund zu werden, das ist immer ein individueller Prozess und das schafft nicht jeder, natürlich nicht. Gibt es dann jetzt Leute, die zu dir kommen und denen du dann sagst, na, probier es lieber mit Chemo, weil das wird nichts? Nee, mit Sicherheit mache ich immer das Gegenteil. Chemo ist einfach nur dumm in meinen Augen, weil es ein reines Symptombekämpfungsmittel ist. Ja, aber ist jetzt, das ist schon, wir haben das ja im Vorgespräch gehabt, das ist natürlich ein heikler Punkt. Ich meine, wenn jetzt jemand zu dir kommt und es ist ja nicht jeder gleich, so wie du jetzt gerade gesagt hast, auch nicht jeder schafft das Abitur. Ja. Also wenn da jetzt ein Klient zu dir kommt, wo du merkst, der wird da aber nicht wirklich weiterkommen mit dem Prozess. Wäre es dann nicht klüger zu sagen, na gut, dann mach die Chemo. Also erstens mal entscheiden die Leute alle selbst, was sie machen. Ja, weil die fast alle Leute werden so unter Druck gesetzt, Chemo zu machen, aus ihrem Bekanntenkreis allein, aus ihrer Familie heraus, aus den Ärzten heraus, dass die allerwenigsten sich überhaupt trauen, diesen Weg zu gehen, ist schon eher selten. Ne? Mhm. Also von daher, Fürsprecher gibt es genügend. So, das ist das eine. Und ist sogar auch richtig, weil wenn jemand als Arzt das nicht kennt, dass es dann eine Alternative gibt, dann würde ich auch als Unwissender sagen, ja, du musst das machen, was alle machen, was willst du machen sonst? Schamanische Reisen oder irgendwelche merkwürdigen, esoterischen Methoden würde ich auch nicht anwenden. Also das kann ich auch wirklich nur dringend von abraten. Ich habe viele Leute hier gehabt, die haben alles Mögliche ausprobiert und hat auch alles nichts genützt. Ne? Also oder sagen wir mal so, es nützt alles etwas in die richtige Richtung. Aber ob das ausreichend ist, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Ne? Also da habe ich sehr viel Erfahrung gemacht. Trotzdem, er bekommt ja über das Profiling, also über die Erstsitzung, alle Informationen und kann dann entscheiden, was er macht. Geht er diesen Weg oder nicht? Er sieht ja, ob seine Innenwelt mitarbeitet, ob er einen Zugang hat, welche Themen er bearbeiten muss und so weiter. Und dann kann er sich ja wirklich auch ganz bewusst entscheiden, ja, ich mache das. Mhm. Und da gibt es viele Leute, auch ohne mich, also ohne diese Methode zu kennen, die mittlerweile die Chemo ablehnen, weil ehrlich gesagt, Chemo ist wirklich eine Tumorzerstörung, mehr machen die ja nicht. Aber ob die Leute länger leben, ist auch noch nicht mal raus. Es gibt keine Studien darüber, dass die Leute länger leben. Oder und die Ärzte sagen eben auch, dass der Tumor oder der Krebs jederzeit wiederkommen kann, wo es ja auch hunderte von Beispielen gibt oder so. Aber ich will mich da jetzt auch nicht in die Ecke schieben lassen, da die Chemo schlecht zu reden. Ich bin einfach eine Alternative dazu. Mhm. Mehr sage ich nicht. Mhm. Und das hat mir ja genügend Ärger eingebracht. Deshalb bin ich ja bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen, damit ich das überhaupt sagen darf. Ne, in meinem Urteil steht ja auch drin, habe ich immer gesagt, wenn dein Arzt das nicht nachvollziehen kann, dann wechsel ihn, ne? Weil kein Mensch geht zum Metzger, um zu erwarten, dass man kompetent beraten wird bei vegetarischer Ernährung. Ist ja klar, Metzger kennen nur ihre Sichtweise und die Schulmediziner kennen halt nur ihre Sichtweise, aber es gibt andere und da verstehe ich. Es gibt andere Sichtweisen und andere Methoden. Mhm. Und jeder Einzelne muss für sich entscheiden, welchen Weg er geht, klar. Dieses Profiling, von dem du gesprochen hast, das hat sich dann aus dieser Rasterfahndung heraus entwickelt? Richtig. Mhm. Also das habe ich dann 2001 eingeführt als neues System und habe das dann verbessert und optimiert. Und ein Profiling kann jeder zu jeder Krankheit bekommen. Das kann man innerhalb von 2 Stunden machen. Und es wird auch auf DVD aufgezeichnet. Und dann findet er genau den Hintergrund. Also ich finde mit ihm zusammen in seinem Unterbewusstsein genau den Hintergrund des Themas, das arbeitet. Ne? Und dann kann er ja entscheiden, was er damit macht. Aber das ist ja erstmal die wichtigste Information, die es überhaupt nur gibt. Warum bin ich denn krank? Warum ich, ne? Und nicht der andere? Mhm. Und da bin ich erstaunt, dass die Leute das eigentlich gar nicht so, dass sich das gar nicht so leicht verbreitet, weil ich habe viele Berichte darüber geschrieben, verschiedene Zeitungen, aber das scheint irgendwie noch 20 Jahre in der Zukunft zu sein. Ja, ich glaube, mit dieser Erkenntnis, dass also die Ursache oder mit deiner, ich nenne es jetzt mal Hypothese, dass also jegliche körperliche Erkrankung ja. auf eine psychische, wenn man so will, Ursache zurückgeführt werden kann, die letztendlich auf der Informationsebene quasi existiert, ist natürlich jetzt auch wieder ein Begriff, den man jetzt noch viel genauer definieren müsste, eigentlich Informationsebene, okay. Das Unterbewusstsein, innere Bilder, neuronale Strukturen, ganz simpel. Jegliche ganz Krankheit, simpel ist es nicht, aber okay. Ja. Also ja. jegliche Krankheit ist zurückzuführen auf das Leben, was vorher von demjenigen gelebt worden ist. Das ist ja das, was ich sage. Und das ist echt eine logische Aussage, weil jeder Mensch lebt. Also die Summe aller Erfahrungen ist ja sein Leben. Und die speichert er immer in seinem Unterbewusstsein ab. Also kann jede Erkrankung auch auf die Erfahrung zurückgeführt werden. Das ist doch gar nicht so abwegig. Absolut nicht. Clemens Kubi geht da jetzt aber zum Beispiel noch einen Schritt weiter und jetzt würde ich gerne wissen, was du darüber denkst. Ja. Der sagt nämlich, der hatte einen Unfall. Ja. Und er hat aber im Prinzip was sehr Ähnliches gemacht. Er ist eben auch, er hat er hat ja da Zeit gehabt, er ist ja da in dem Bett gelegen und konnte sich nicht mehr bewegen. Ja. Und hat im Prinzip eine sehr lange Innenweltreise begonnen. Ich nehme an, du kennst seine Geschichte. Ich kenne seine Geschichte, ich kenne ihn auch persönlich, ich kenne seine Vorträge, sein Buch, ja. Ja. Und hat dann die Ursache herausgefunden und plötzlich war er wieder gesund. Ja. Jetzt ist das war jetzt aber quasi ein Unfall. Das heißt, da ist ja wirklich physisch was zerstört worden durch eine mechanische Einwirkung. Ja. Und Clemens Kubi sagt, auch dieser Unfall ist ihm nur passiert, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Matrix, ne? Ja. Weil da ein bestimmtes Problem war, das er ignoriert hat und sein unterbewusst ist er dann quasi vom Dach gekupft. Ja. Damit er sich damit auseinandersetzen muss. Ja, ja gut. Das ist ja ziemlich wow. Also das ist ja sehr, eine sehr umfassende Sicht des Ganzen. Also auch ein Unfall hat seine Ursache in der Informationsebene, sagt Clemens Kubis. Sagst du es auch? Ja, der Mann hat recht. Aber das ist eine esoterische Sichtweise, die sich immer mehr verbreitet. Man könnte es auch so nennen, es gibt keine isolierten Vorgänge in der Welt. Alles ist ein hochkomplexes Zusammenwirken von Faktoren, von Informationen. Ich kann das auch feststellen. Also wenn jemand sagt, ich baue einen Unfall nach dem anderen, dann gucken wir nach, warum er Unfälle baut und wir finden den Hintergrund und verändern den und die Unfälle hören auf. Es gibt in dem Sinne keinen Zufall. Also für mich ist ein Zufall das, was so fällig ist, dass es einem zufällt. Also in dem Sinne gibt es schon Vorstufen, Vorerkrankungen. Und auch Krebs kommt nicht über Nacht und dann zack, bist du tot für ewig und kommst nicht mehr in die Gesundheit rein. Das stimmt nicht. Viele Menschen wissen, da gab es Vorinformationen, da gibt es Vorstufen, da gab es Hinweise, da gab es Warnlampen, die alle angehen. Das heißt also, es passiert nichts einfach so per Zufall. Das ist eine alte, mechanistische, simple Sichtweise. Ich meine, ich habe eine Sichtweise, dass das komplexe Systeme sind und da können kleinste Einflüsse, der Flügelschlag des Schmetterlings von dem Herrn Lorenz von vor 50 Jahren ist doch der beste Beweis. Ein Flügelschlag im Amazonasgebiet macht einen Hurricane in Nordamerika aus. Nur wir können diese kleinste Einflüsse normalerweise nicht herausfiltern. Außer man macht ein Profiling und dann finden wir ja die kleinste Einflüsse. Und dann können wir feststellen, ja, was hat der Herr Clemens Kubi in dem Moment gedacht, wie er vom Dach gefallen ist? Ja, wir können ja in die Gedächtnisbilder gehen oder wenn ich Autounfälle analysiere im Unterbewusstsein, dann gehe ich mit demjenigen in den Unfall rein und ich spiele ihm Geräusche ein und Auto scheppert und wir halten dann den Film innen an und ich frage, was hast du gedacht? Oder wer sitzt bei dir auf dem Rücksitz? Oder was hat dich abgelenkt? Also man kann die Struktur natürlich aufschlüsseln, klar. Man könnte sagen, so wie die NSA, was weiß ich, in den Mails der Leute noch Kleinigkeiten an Informationen findet, so finden wir im Unterbewusstsein die Kleinigkeiten an Informationen, die den Unfall ausgelöst haben. Klar, geht. Selbst der ADAC hat mal gesagt, wenn er die Studie macht, ist über die Unfälle, die passieren. 80% der Unfälle dürfen gar nicht passieren, weil die Reaktionszeit ausreichend gewesen wäre, dass die Leute reagieren könnten. Aber die sind alle wie gelähmt. Ja, was? So, wieso sind sie denn gelähmt? Ja, warum? Weil im Unterbewusstsein irgendwas sofort arbeitet. Also vor Schreck erstarren lässt. Ne? Das heißt also, man muss einfach mal gucken, wie die Informationen zusammenhängen. Und das kann man mit einem Profiling sehr gut machen, ja. Die Rolle des Ego, auf das gehst du ja auch ein. Also das ja unser, muss man leider. Unser Ego. Mensch hat ja eins. Ja. Wir sehen das immer so negativ. Ich weiß nicht, warum das Ego so schlecht gemacht wird. Ich meine, mein Gott, ist halt auch da, finde ich. Verstehe ich auch nicht. Okay, gut. Das liegt so ein bisschen an der Esoteriker, die haben das Ego muss man überwinden und da wird man erleuchtet und den ganzen Quatsch, das ist Blödsinn. Ich sagte, da halte ich es mit Osho. Osho hat mal gesagt, man muss erstmal ein Ego aufbauen können, bevor man was loslassen kann. Ne? Also da bin ich eher dafür, Leute, wir brauchen alle mal ein schönes, gesundes, großes, rundes Ego, weil dann sind wir selbstbewusst, dann sind wir großzügig, dann setzen wir uns für andere Menschen ein, dann sind wir nicht fies und kleinkariert. Also ich bin für ein großes Ego. Okay. Ja. Und ich stelle fest, im Unterbewusstsein, die Menschen sind gebrochen und sind zerstört. Und dann hat es sowieso keinen Sinn, außen das Ego abzulegen, sondern im Unterbewusstsein ist das Ego zerstört und das ist nie ein gesunder Zustand. Das heißt, die Leute müssen erstmal aufblühen, die müssen erstmal souverän werden. Ne? Es hat ja keinen Sinn, sich zu deidentifizieren von seinem Ego. Ist ja der größte Trip, den es überhaupt nur gibt. Mhm. Ja, ich glaube... Was da passiert ist, man versucht es nachzuahmen. Ja. Natürlich, wenn man, also wenn das Ego, so wie du sagst, voll erblüht ist, dann kann man es eigentlich gelassen loslassen. Richtig. Und das ist dann natürlich sehr schön anzusehen und man bewundert diese Leute. Ja. Aber dann, ich glaube, da gibt es dann Leute, die dann versuchen, das Ego schon runterzudrücken, bevor es sich noch überhaupt entfaltet hat. Und ich glaube, das geht schief. Ja. Also ich habe festgestellt, das klingt jetzt auch ein bisschen brutaler, ich habe viel mit Menschen gearbeitet, die auch meditieren jahrelang oder bestimmten religiösen oder spirituellen Richtungen angehören. Gerade die, die viel meditieren, habe ich dann festgestellt, die haben einen Grund, warum sie meditieren. Und zwar, die deidentifizieren sich von vielen, vielen Ereignissen, die im Unterbewusstsein sind. Die laufen ein bisschen weg, die sind nicht mehr ganz auf der Erde. Ne? Und das Ego ist natürlich eine Errungenschaft der Erde. Wir müssen hier sein, da sein, eingreifen in das Geschehen, unseren Mann stehen oder unseren Einfluss geltend machen, also Macht auch haben und so weiter. Natürlich alle Qualitäten, die ein Mensch entwickeln kann. Ne? Und da ist die Idee, unser Ego loszulassen, ein ganz schöner Trick, um zu sagen, ich brauche das alles gar nicht mehr. Es ist ganz häufig einfach Feigheit und Weglaufen in meinen Augen. Ja, weil wenn ich diese Leute dann ins Unterbewusstsein geschickt habe, da war dann das Chaos pur oder die Hölle und so weiter. Ne? Also die Menschen, die weglaufen, müssen auch nachgucken, vor was sie weglaufen. Und weglaufen können wir von nichts. Wir nehmen alles mit. Ja, man kann es probieren, aber... Ja. Naja, Leute nehmen sich ja mit. Die nehmen sogar ihr zerstörtes Ego mit dem Tod. Und dann kriegen sie es halt im nächsten Leben serviert. Ja, klar. Also keiner kommt an sich vorbei. Ein Zitat, das ich mir da jetzt auch noch, ich habe ein bisschen auf deiner Website gestöbert, ein Zitat, das ich mir da notiert habe, Liebe führt nicht zur Selbstheilung, aber kann das Ergebnis sein. Das finde ich interessant. Ja. Okay, ich weiß, das Hauptproblem wird immer gemacht, ja, fang an zu lieben, fang an nicht mehr zu kämpfen, sei lieb und nett, geh in Harmonie und so weiter. Das funktioniert leider nur an der Oberfläche. Weil Liebe ist ein Prozess, ist ein Ergebnis, ist ein Endzustand. Ja? Also wenn ich Stress habe mit Oma und Opa oder mit meiner Kindheit oder mit dem Lehrer oder mit meinen früheren Freundinnen oder Freunden, dann ist das alles abgespeichert. Im Nachhinein zu sagen, ich liebe die, ist einfach nur mental zu verstehen, dass man die lieben muss und das auszusprechen. Aber es hat mit Lieben nichts zu tun. Lieben ist ganz, ganz tief akzeptieren, den anderen so nehmen, wie er ist. Und damit muss ich mich erstmal konfrontieren mit dem anderen, wie er wirklich ist. Also gehe ich mit ihm ins Unterbewusstsein und guck mal, wie ist er denn da abgespeichert. Und das muss ich annehmen können. Das können die allerwenigsten. Das heißt also, die Annahme ist der erste große Schritt überhaupt, ob man überhaupt in der Lage ist zu lieben. So, deshalb, wenn wir jetzt in die Innenwelt gehen, ins Unterbewusstsein gehen, dann trainieren die Leute annehmen. Man muss ja alles annehmen, was ist. Was nützt es denn, zu sagen, das will ich nicht? Das ist ja Quatsch. Es ist ja trotzdem ein Teil von mir, weil es in meinem Unterbewusstsein steckt. Das heißt also, alle Informationen muss ich letztendlich lernen anzunehmen. Im Unterbewusstsein, in den Sessions oder auch in der Außenwelt, ist ja egal. Und dann kann dadurch irgendwann eine Übereinstimmung passieren oder eine Harmonie oder ein Akzeptieren oder ein ganz tiefes Akzeptieren bis hin, dass sich das vielleicht wie Liebe anfühlt. Also wenn jemand liebt, dann ist das ein Endergebnis. Aber wie dahin kommen? Deshalb zu lieben, um gesund zu werden, das ist eine ganz schlechte Methode, weil sie funktioniert nicht. Wenn man sich verliebt, dann passiert es einfach, zack, über Nacht. Ja, das ist richtig, das stimmt, natürlich. Es gibt Leute, die verlieben sich und zack, war der Krebs weg. Ja, aber das ist passiert. Aber wenn die sich trennen, ist dann der Kummer nochmal so groß und wer weiß, ob der Krebs wiederkommt. Wobei das Wort verlieben ja eigentlich interessant ist, ne? Ja, ja. Warum nicht lieben? Warum verlieben? Ja, ja. Ja, ja, klar. Okay. Wir sind ja alle noch nicht erleuchtet und von da ist es schön, wenn es wieder mal passiert, dass wir uns verlieben, weil dann ist unser System nicht mehr so gut funktionsfähig wie vorher. Ja. Dann vor ein paar Jahren, es war ja wirklich fast schon inflationär, ist mir auch furchtbar auf die Nerven gegangen, aber doch diese Bestellungen beim Universum. Oh ja, oh Gott, ja. Das haben wir jetzt da noch notiert. Ja. Was hältst du denn davon? Ja, ich kann eigentlich fast ein bisschen sarkastisch sagen, aber es bringt es auf den Punkt, die Methode ist zu teuer. Die Bärbel Mohr hat es mit ihrem Leben bezahlt. Wer ist Bärbel Mohr? Das ist die Begründerin oder die das bekannt gemacht hat, die Bücher geschrieben hat, Bestellung beim Universum. Sie hat letztendlich. Da gab es so viele, also keine Ahnung, aber okay. Naja, gut, als Insider muss ich mich ja auskennen. Okay. Also sie hat Krebs bekommen, ist gestorben. Also das kann nicht funktionieren. Also es ist für mich unlogisch, deshalb waren die meisten auch sehr geschockt. Wie kann ein Mensch, der scheinbar so Licht fähig ist, so erleuchtet ist, so stimmig mit sich ist, Krebs kriegen. Stimmt, kann er nicht, das passt nicht, das stimmt nicht. Sein Unterbewusstsein sagt, hey, du kannst nicht mehr leben. Und sie hinterlässt zwei kleine Kinder mit 8 oder 9 Jahren, soweit ich weiß. Ne? Das heißt also, ihr Gesamtsystem hat nicht gestimmt. Sie ist tot, die ist weg. Deshalb ist diese Idee, sich was zu bestellen, man könnte sagen, ist ziemlich teuer, weil irgendwann muss man dafür bezahlen. Es ist Quatsch, das positive Denken ist Unsinn. Klingt ja fast wie ein Faustscher Pakt. Bitte? Klingt ja fast wie ein Faustscher Pakt. Ja, weil alles in Spannung ist und wenn ich den positiven Pol erhöhe ich dann baue ich die Spannung größer auch zu dem negativen Pol. Also alles, was ich, also positives Denken ist letztendlich auch mittlerweile so ein bisschen out. Aber immer, es gibt immer noch ein paar Leute, die machen es, die denken es als Methode. Aber das positive Denken verstärkt den negativen Aspekt. Also wenn ich muss sagen, bei mir hat positives Denken in dem Sinn nie funktioniert. Wenn ich allerdings mich darauf konzentriere, was es schief gehen kann und das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf behalte und schaue, dass das eben nicht passiert, mir kommt vor, dass das bei mir zumindest besser funktioniert. Also so rein positiv denken, habe ich auch nicht wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Aber okay. Ja gut, es ist immer eine Frage, ob man das als Grundhaltung hat. Da denke ich, bin ich mit Sicherheit ein positiver Mensch und ich denke immer positiv von der Grundhaltung her. Oder ob man es als Methode einsetzt, etwas zu bewirken, das ist ja diesen Unterschied. Also wenn Menschen krank sind... Ja, das meine ich, dieses ist fast schon verkrampft. Und wie du vorher gesagt hast, alles wegschieben, was jetzt irgendwie negativ ist und nur sich auf den idealen Ausgang konzentrieren, das hat bei mir zumindest noch nie funktioniert. Nee. Also aber wenn ich mir bewusst halte, was jetzt auch alles schief gehen kann und irgendwie dann dadurch aufmerksam bleibe, dann funktioniert es eigentlich fast immer. Ne? Auch nicht immer, aber fast. Ja, okay, aber die Menschen, die halt, was weiß ich, ständig Katastrophenangst haben und was weiß ich, sagen, oh, ich denke schon wieder was Falsches, die machen sich auch in diesen Stress, weil sie auch dann gesagt bekommen, ja, das tritt jetzt ein, wenn du da ständig was Negatives denkst. Ich würde einfach sagen, die Leute sollen einfach mal in sich gehen, ein Profiling machen, in sich gehen und mal gucken, was arbeitet denn da im Unterbewusstsein, dass überhaupt solche Gedanken kommen, ist doch viel sinnvoller. Ne? Mhm. Also das negative Denken, mal nachgucken, was denn da arbeitet. Und es arbeitet immer aus was im Unterbewusstsein. Ne? 95% unseres Gesamtsystems ist ja unbewusst. Die Impulse kommen ja alle aus dem Unterbewusstsein. Also wer ist denn da so depressiv, so negativ, so herunterziehend? Der will gehört werden. Also deshalb... in sich gehen. Einfach am besten mit der Methode, sag ich ja. Jemand im Chat schreibt Glaubenssatz, Tarek. Ja, natürlich. Aber ich frage mich, was ist kein Glaubenssatz? Ne? Okay, also vielleicht nochmal eine andere Dimension. Es gibt so ein reflektorisches Gehirn, die linke Gehirnhälfte. Was die denkt und meint, ehrlich gesagt, ist gar nicht so wichtig. Ich habe festgestellt, die Leute können alle denken, was sie wollen, können skeptisch sein und können eine Meinung haben, ist das unwichtig. Also was da drunter ist, also im Unterbewusstsein, das ist entscheidend. Deshalb kommen auch Leute hierher, die skeptisch sind, total skeptisch sind. Ne? Und dann sehen die, was trotzdem da dahinter steckt. Also deshalb die Meinung und das Glauben und was richtig und falsch ist, das halte ich alles für oberflächlich. Ist gar nicht so entscheidend. Sollen sie doch denken, was sie wollen. Also es gibt, jeder kann so sein Weltbild haben, wie er will. Das ist gar nicht so wichtig. Unter dem Aspekt von Krankheit und Gesundheit. Ne? Also klar hat es Auswirkungen auf sein Leben, natürlich. Aber ich gehe jetzt unter diesem Aspekt aus, ob es jetzt krank macht oder gesund macht und so weiter. Das ist gar nicht so wichtig. Das wird überbewertet. Was wird jetzt überbewertet? Das Denken. Das Denken, okay, ja. Das rationelle Denken, meinst du jetzt? Ja, das reflektorische Denken, die Meinung, das richtig und falsch und so weiter. Das ist gar nicht so entscheidend. Aber wo trennst du dieses Denken von dem, ich sag mal, nennen wir es emotionalen Denken, das ja dann sehr stark mit der von dir bearbeiteten Informationsebene zusammenhängt? Ja. Also das Unterbewusstsein ist voll von Informationen, da sitzt das innere Kind drin und ist autonom und in alle seine Erlebnisse sitzt da drin. Da sitzt Papa und Mama drin, Oma und Opa, also deine ganze Verwandtschaft, deine ganze Familie sitzt im Unterbewusstsein und die ziehen die Fäden, so könnte man sich das vorstellen. Die haben Erfahrungen gemacht, die zu deinem Erfahrungsschatz gehören. Auch wenn das Ich sagt, nein, ich bin ich, mein Großvater ist längst tot. Quatsch, der Großvater sitzt im Unterbewusstsein, der hat seine Kriegserlebnisse und der hat seine Stimmungen und er hält das Leben für gefährlich oder was auch immer. Und das wirkt ständig unterbewusst weiter. Also die Neuroforscher, die ein bisschen fit sind, sagen alle, du bist eine Marionette. Die Leute haben recht, natürlich. Dass die Impulse aus dem Unterbewusstsein, die geben ja erst die Idee, was man denken soll. Also die Idee des Denkens ist schon irgendwie sehr oberflächlich. Also nur, ich sag's immer so, wie, deshalb rede ich ja von neuronaler Freiheit. Ach ja, genau, der Begriff, den muss ich auch mal erklären. Wir sind ja erst wir selbst, wenn wir die Informationen aus dem Unterbewusstsein integriert haben. Wenn wir erst Vater, Mama und Papa und den Vater und den Bürgermeister oder was auch immer die Autoritäten überwunden haben, dann kommen wir erst zu uns selbst. Und das ist nicht eine intellektuelle Leistung, das ist wirklich eine Integrationsleistung, die aus dem Unterbewusstsein kommen muss. Ne? Also der Papa im Unterbewusstsein, der muss einfach hinter dir stehen. Na, jetzt können wir zum Familienstellen. Viele Leute sagen, ich mache Familienstellen und dann habe ich meine Familie ungefähr in der Harmonie und alles ist gut. Und ich sage, wenn du im Unterbewusstsein nachguckst, ist nichts verändert, alles ist beim Alten. Weil wenn du oben stellvertretend etwas aufstellen lässt, ändert sich deine Informationsanordnung im Unterbewusstsein überhaupt nicht. Und genau das kann ich wieder nachweisen. Im Unterbewusstsein ändert sich gar nichts. Da musst du halt hingehen, musst es klären. Im Chat schreibt jemand, das finde ich recht interessant, ist dem Gast die Nähe zu esoterischen Denkschulen bewusst? Er scheint das so abzuwerten, bedient sich allerdings ähnlicher Formulierungen und so weiter. Ja, natürlich, ich muss jetzt ja auch ein bisschen vereinfacht mich ausdrücken, ich kann das gar nicht so differenziert darstellen, na klar, mir ist das schon bewusst. Aber jetzt Esoterik allgemein, ich meine... Das ist so ein dehnbarer Begriff, da projiziert jeder seine Meinung rein und der eine sagt, das ist esoterisch, das ist nicht esoterisch. Mhm. Also ich kann mich nur zurückziehen, die ganzen Gerichte haben meine Sichtweise nicht als esoterisch bezeichnet, sondern als naturwissenschaftlich, weil sonst würde ich ja unter das Heilergesetz fallen und würde in Ruhe gelassen werden. Die haben extra gesagt, nein, es ist naturwissenschaftlich begründet, es ist nachvollziehbar, wir haben hier Gutachten eingereicht, es ist reproduzierbar. Also mein Ansatz ist eher der, dass ich ihn versuche, esoterisch zu erklären, aber die Technik, die Methodik, die ich anwende, ist reproduzierbar und dadurch naturwissenschaftlich. Also ich kann ja ein Weltbild zur Erklärung nehmen, das sich auf die Chaostheorie definiert und stützend auf die Synergetik, ist ja eine Lehre vom Hermann Hagen, das Zusammenwirken der Kräfte, ne? Also die ganzen Strukturwissenschaften kann ich ja nehmen oder ich kann die Esoterik nehmen, dann ist es halt nur ein bisschen allgemeinverständlicher. Also wenn so eine Hausfrau zu mir kommt, dann kann ich ja nicht mit Chaostheorie anfangen, die versteht das nicht. Dann muss ich hier schon ein bisschen esoterisch kommen, sag ich es mal so. Das ist mir schon bewusst, ja. Und so ein bisschen esoterisch kommen, damit meinst du jetzt, dass du Begriffe aus der Esoterik verwendest? Ja, aber ist ja gefährlich, weil Begriffe, die haben ja unglaublichen Ballast meistens. Ja, ich weiß, aber was ist nicht gefährlich? Missverständnisse sind so schnell produziert. Ja, das meine ich. Keiner versteht den anderen, deshalb ist ja so toll, dass du mal ein bisschen länger mir Zeit gibst, hier ein bisschen was zu erklären, ne? Es ist auch schwierig. Ich mache ja eine komplette Ausbildung, dann merke ich, ja, man braucht wirklich ein paar Wochen und auch Erfahrung, das selbst mal zu erfahren, um das zu verstehen. Aber es ist verstehbar, ne? Also Menschen, die naturwissenschaftliche Ausbildung haben, können das, was ich mache, sehr gut nachvollziehen. Ja, das finde ich auch recht interessant an deinem Ansatz, dass der eben so in der Naturwissenschaft fußt oder zumindest in Methodiken, die also sehr rationell sind. Und also für mich ist der entscheidende Begriff die Reproduzierbarkeit. Also ein physikalischer Versuch muss von jedem nachgemacht werden können und muss reproduzierbar sein. Und deshalb habe ich ja die Ausbildung gemacht. Ich habe es den Leuten beigebracht, so arbeiten wir. Wenn du streng so arbeitest, kriegst du genau den Erfolg. Ich habe ja auch mal vor 10 Jahren schon dem Günther Jauch geschrieben, öffentlich, er soll mir 10 Brustkrebsfrauen geben und ich wende die Methode an und dann müsste, wenn die richtig mitmachen, alle 10 vom Brustkrebs befreit sein. Das ist für mich Reproduzierbarkeit. Und das ist mein Anspruch. Ich meine, ich bin Physikingenieur. Ich will nicht irgendwelche, also Physik ist, das sind Gesetze, da kann man nicht diskutieren. Die gelten in München wie in Hamburg oder auch auf dem Mond von mir aus. Das ist einfach nur mal so. Und so Naturwissenschaft versucht ja die Welt zu erklären. Und wenn ich Selbstheilungsgesetze aufbaue oder definiere, müssen die reproduzierbar sein, ist doch klar. Wie viel Prozent der Leute, die zu dir kommen, haben eigentlich Erfolg? Okay, dann definier bitte, was Erfolg ist. Wenn die zufrieden nach Hause gehen, 99,9%, ja? Nein, die kommen ja alle, oder sagen wir jetzt, wie viel Prozent jener, die mit einem ganz konkreten Symptom zu dir kommen, haben dann eine signifikante Verbesserung? Jetzt signifikante Verbesserung kann ich da jetzt nicht definieren. Ganz einfach, dass sie sich halt nachher definitiv sagen, jetzt geht's mir um einiges besser als vorher. Hast du da eine Idee? Eigentlich grundsätzlich nahe 100%, ja. Also wir haben einen Fragebogen. Das ist jetzt eine Behauptung, also ich meine, okay. Nee, ist keine Behauptung. Aha. Ich habe ja einen Fragebogen ausgefüllt, entwickelt, wo wir abfragen, differenziert abfragen. Und wir haben, ich glaube, 280 Fragebögen uns mittlerweile ausfüllen lassen, dann haben wir es aufgegeben irgendwann. Also die Leute waren eine Woche da oder haben eine Woche Ausbildung gemacht und wir haben vorher, nachher gefragt. Und da war die durchschnittliche Erhöhung 80%. Also wir haben also quasi Lebenskompetenzkriterien aufgestellt und subjektiv einschätzen lassen. Also man kann das schon reproduzierbar machen, aber halt subjektiv, es geht ja nicht anders, man kann es ja nicht messen. Und Werteverbesserung, da sagen wir immer, geh zum Arzt und gucke, was der sagt. Und da sind teilweise die Symptome vollkommen weg und bei manchen haben sie sich möglicherweise sogar erstmal verschlimmert, weil es gibt ja auch Erstverschlimmerungsprozesse und so weiter. Und bei anderen haben wir schon gehabt, dass der Krebs vollkommen weg war. Also Effekte sind immer da. Also von daher kann man sagen 100%. Es muss ja was passieren, wenn man was intensiv bearbeitet. Okay. Ja, das muss ich jetzt einfach glauben. Aber da schreibt ja gut, die Fragebögen sind im Internet alle veröffentlicht, haben wir damals der Bundesverwaltungspflicht auch vorgelegt. Also da gibt es keinen Grund, dass ich das schon. Sind auf deiner Website zu finden? Ja, ich habe 80 Domains, die sind teilweise überall verstreut. Also keine Ahnung, wo ich jetzt was habe. Bei Gesundheitsforschung Info, glaube ich, liegt ganz viel Material. Okay. Ja. Jemand schreibt da, wenn er den Belzebub ausgetrieben hat, dann kann er ihn ja nicht nochmal austreiben. Wo ist da die Reproduzierbarkeit? Die Reproduzierbarkeit ist, dass ich Vorgänge bei jedem Menschen identisch ablaufen müssen. Das heißt also, wenn einer Asthma hat und der andere hat Asthma, dann das steht schon ein Thema da dahinter. Aber wie ich das verändere, diese Schritte sind bei allen Menschen identisch, weil Menschen sind Menschen. Aber das Thema kann völlig verschieden sein. Nee, das Thema, wenn es selbstähnlich ist zu dem Symptom, ist, also wenn es das identische Symptom ist, ist es selbstähnlich, ja. Also zum Beispiel bei Brustkrebs rechts geht es immer um einen Partnerschaftskonflikt, also das Thema Papa ist immer vorhanden, hundertprozentig immer vorhanden. Und bei Brustkrebs links ist das Thema Mama oder Versorgungskonflikt immer hundertprozentig vorhanden. Es sei denn, jemand ist Linkshänder, dann ist es andersrum. Aber es gibt keinen Brustkrebs, und ich habe hunderte davon gehabt, also analysiert, im Unterbewusstsein nachgeguckt, wo das nicht der Fall wäre. Also solche Reproduzierbarkeiten sind schon da, ja. Das ist interessant. Das heißt, die die Symptome und die Ursachen sind auch bei jedem Menschen zumindest sehr ähnlich. Ja, selbst ähnlich, weil sonst wird es ja nicht, also ist ja nicht logisch, ne? Also wenn der Knoten links in der Brust ist, muss irgendein anderes Informationsprofil arbeiten, als wenn es rechts in der Brust ist, doch logisch. Also der Körper ist ja nicht willkürlich. Es muss ja irgendwas diesen Unterschied ausmachen. Und das ist der Unterschied, die Pharmaindustrie und die Schulmedizin oder die Universitätsprofessoren und so weiter haben das nie untersucht. Es ist nur Krebs untersucht worden, aber noch nie krebskranke Menschen. Und das ist das, was ich mache. Ich arbeite mit krebskranken Menschen. Ich gucke, was ist denn da das Gemeinsame? Und dann findet man ganz schnell Gemeinsamkeiten, natürlich. Und das meine ich mit Reproduzierbarkeit. Und auch wenn man das dann verändert, wenn die ihren Konflikt lösen oder man findet die 5 bis 8 Faktoren und verändert die, dann muss eine Heilung eintreten oder Verbesserung der Werte eintreten und so weiter. Das ist nicht einfach nur ausgedacht, das ist reproduzierbar, das muss so sein. Das haben wir dem Bundesverwaltungsgericht auch alles vorgelegt, deshalb habe ich ja diesen Prozess, wenn man so will, gewonnen, ne? Also vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg hieß es ja, jemand, der so denkt wie der Herr Joschko, darf ja gar keine heilpraktische Erlaubnis bekommen, weil er sich ja der Schulmedizin vollkommen entgegensetzt, ne? Ich habe gesagt, die Schulmedizin bekämpft ja nur das Symptom. Wir lösen den Hintergrund auf und das Symptom muss von selbst verschwinden. Also Symptombekämpfung wäre grundsätzlich falsch. Also meine Grundhaltung war, wenn jemand Brustkrebs hat, dann darf er nicht den Knoten aus der Brust geschnitten bekommen. Dann haben wir ja keine Kontrolle mehr. Er muss den Hintergrund bearbeiten, dann muss der Brustkrebs sich auflösen und dann können wir es kontrollieren. Und wenn man die Brust abschneidet, kann man ja nichts mehr kontrollieren. Das war meine Haltung, ne? Und deshalb war die natürlich sehr umstritten. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, doch, man darf auch so denken. Also ich oder die Methode darf so denken, weil sie naturwissenschaftlich begründet ist und glaubwürdig ist. Faszinierend. Also keine Ahnung, wie das in Österreich gesehen würde. Weißt du da, gibt es da in Österreich Leute, die Ähnliches versucht haben? Und also ich habe in Österreich 2001 eine Ausbildung gemacht in Wien. Die Leute dürften allerdings alle nicht mehr auf dem neuesten Stand sein, sodass man es auch nicht empfehlen kann. Die letzten aus Österreich, also Österreich waren etwa, glaube ich, 10 Leute, die bisher hier waren und eine Ausbildung gemacht haben. Aber wie gesagt, ja, es gibt ein paar Leute in Österreich, die das machen, aber Österreich ist ein bisschen schwierig, weil die noch nicht mal einen Heilpraktikerschein erlauben und dementsprechend darf niemand heilen. Und das ist halt genau das Gefühl. Ja, aber du heilst ja nicht. Naja, aber die Behörden sagen, dass die Motivation der Leute ist doch, die wollen gesund werden, also gehen sie dahin, also gibt's dann doch Heilung. Das ist sowas Kritisches, ne? Mhm. Also der Landgerichtsrichter Dr. Emmerschmidt vom Landgericht in Frankfurt hat in einem Fall von einer Frau, die ich ausgebildet habe, eine Grenzziehung gemacht. Da waren also 35 Leute vorgeladen und hat dann in 22 Fällen freigesprochen und in 11 Fällen verurteilt. Und das lag dann an der Motivation der Leute, hing das dann ab. Warum ein Freispruch gab und warum nicht. Also so kritisch ist das. Also wenn jemand kommt und hat das Gefühl, ich heile ihm von seinem Brustkrebs, mache ich mich in Deutschland strafbar. Wenn jemand kommt und ich sage, ich unterrichte dich, mache ich mich schon nicht mehr strafbar. Also es hängt wirklich auch ein bisschen davon ab, was ich anbiete. Mhm. Also das ist in Österreich dann noch wesentlich strenger. Aha. Und deshalb, da dürfte es offiziell niemand geben, der mit Krankheiten arbeitet. Unter der Hand arbeiten ja alle mit Krankheiten, die ganzen Heiler und die ganzen esoterischen Methoden. Immer mehr Leute suchen ja letztendlich solche Ansätze, aber das liegt eher so ein bisschen daran, dass die Schulmedizin die Zeit verschläft. Das ist so ein bisschen, ich sehe das immer so ein bisschen wie bei den großen Kirchen, ne? Vor 30 Jahren sind die Leute massenweise aus der Kirche ausgetreten und haben jede Sekte genommen und haben neue Erfahrungen gemacht und die Kirchen haben die Sekten beschimpft. Und so macht die Schulmedizin das auch. Die Leute laufen massenweise weg in allen möglichen Richtungen. Die Schulmedizin schimpft hinterher und sagt, die schlimmen neuen Bewegungen dabei sind zwar ihr Fehlverhalten. Ja, weil Krankheit heute ohne Seele und Geist zu sehen ist einfach sträflich. Der Mensch ist Körper, Geist und Seele und wer da nur noch die Sichtweise hat, der Körper muss gesunden, der ist weit, weit hinter der Zeit zurück. Und die nächste Generation wird den Kopf schütteln über diese sehr simple, dumme Ansicht, Krankheiten zu heilen. Also da bin ich sprachlos, wie rückständig die Schulmediziner sind. Also als Naturwissenschaftler, ich würde sofort gefeuert, wenn ich so eine alte Ansicht hätte. Ja. Ja, also ich meine, mittlerweile, die Physiker, die Ingenieure haben keine Shellac-Platte mehr. Die haben da mal Atombänder entwickelt, da haben sie CDs entwickelt, dann haben sie, was weiß ich, Flash-Players entwickelt. Also da gibt's überall neue Innovationen. Und die Schulmedizin macht dieselbe Methode wie vor 30 Jahren. Das ist unfassbar für mich. Naja, gut, da hat sich ja auch einiges getan, aber... Nee, es wird immer noch mit Chemo bekämpft. Tut mir leid. Also du meinst jetzt, ja, okay. Ja, ja. Aber natürlich, die Grundhaltung hat sich natürlich jetzt nicht verändert, das stimmt schon. Und ja, da muss ich schon sagen, ist dieser Ansatz, dass man also die Psyche, so wie du das machst, damit einbezieht, der ist schon spannend. Ja, deshalb sage ich auch gerne, deshalb wollte ich es jetzt auch ein bisschen auf den Punkt bringen oder ein bisschen übertrieben ausdrücken. Das ist natürlich ein bisschen plakativ, was ich jetzt heute Abend alles sage, es geht ja gar nicht anders. Ich würde es gerne so als dritten Weg bezeichnen. Ne? Der erste Weg ist die Schulmedizin, Bekämpfung der Symptome, machen wir seit Jahrtausenden oder was weiß ich. Nee, machen wir nicht seit Jahrtausenden, machen wir in den letzten Jahren besonders heftig. Und da gibt es den zweiten Weg, der ganzheitliche Weg, dass jeder für sich gucken muss und jeder was entwickeln muss. Und Clemens Kubi zeigt ja auch, man kann sich sogar vom Querschnitt befreien, Querschnittslähmung befreien. Aber was für mich der Unterschied ist, Clemens Kubi war mal in einer Fernsehsendung und ein Schulmediziner hat ihn gefragt, hat gesagt, ja, Herr Kubi, Sie haben es geschafft, das ist toll. Aber was meinen Sie, wie viele Leute jetzt im Krankenhaus mit Querschnittslähmung liegen und mit dem großen C hin und her wippen und auch dran glauben, dass sie gesund werden und nie gesund werden? Ja, also die Frage der Reproduzierbarkeit, die Frage, ob das nicht alles Einzelfälle sind. Und da sage ich doch, es sind alles Einzelfälle, aber die sind nie systematisch untersucht worden, wie ist denn die Gesetzmäßigkeit der Selbstheilung? Und da hat Clemens Kubi leider auch keine Antwort drauf, weil er gibt auch eine relativ simple Methode, dass die Leute nachts aufschreiben sollen und ihre Traumbilder in so ein Tagebuch Dialog führen sollen. Und das ist sowas von simpel und oberflächlich, das kann gar nicht funktionieren. Und da würde ich sagen, es wird dringend Zeit, dass wir wirklich mal Know-how auch in die Richtung geben, die ich schon seit 20 Jahren forsche, auch mit Erfolg, doch nachweislich mit Erfolg, dass wir wirklich dieses Unterbewusstsein systematisch entschlüsseln können und auch als Ausbildung anbieten können. Ja, und stattdessen sind wir hier eher behindert worden in den letzten 20 Jahren. Das Wort, nachdem ich am Anfang der Sendung gesucht habe, war psychosomatisch, danke, ja. Sie übrigens, und ich finde es recht interessant, dass es also ein schon, und das ist ja eigentlich ein medizinischer Begriff, oder? Ja. Psychosomatisch. Ja, ja, ja, klar. Und da gibt es also einen Begriff, der die Richtung, dass wir uns selbst krank machen, beschreibt, ja. Aber die Richtung, dass wir uns selber gesund machen, stimmt jetzt aber eigentlich auch nicht, bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich noch ein bisschen drüber nachgedacht habe, da gibt es ja den Begriff Placebo-Effekt. Ne? Ja. Also es gibt schon beide, ja. Wobei im Placebo-Effekt, das ist ja eigentlich... Eigentlich ist es die bestmögliche Verarschung, die es gibt. Man stellt fest, oh, es funktioniert ja sogar. Nur dummerweise halte ich es für eine Methode, die man nicht sinnvollerweise einsetzen sollte. Warum nicht? Weil sie Effekte hat, aber nicht wirklich systematisch heilt. Das ist so ein bisschen wie, man gibt dem Leute, sagt ihm, du kriegst ein super tolles Medikament und dann glaubt er daran, dann wird er wirklich gesund, weil der Glaube macht natürlich im Unterbewusstsein ganz viele Prozesse und Hoffnung und alles Mögliche, aber es wird wirklich, das Informationsstruktur wird ja nie verändert. Ne? Also eigentlich sind es Selbstverarschungen, die natürlich funktionieren, aber nicht sinnvoll sind. Also aber wenn sie funktionieren, warum sind sie dann nicht sinnvoll? Weil die nur kurzfristig arbeiten. Wenn man ihm sagt, das Mittel war falsch, zack, stirbt er. Ja, und für komplexe Prozesse, Krebs zum Beispiel, wir müssen nochmal langsam herausfinden, warum hat jemand Krebs? Wir müssen nochmal die Ursache erforschen wollen. Also das ist so ein bisschen wie wir benutzen Placebo-Effekte so wie eine Magie. Also wir sind doch ein bisschen aus dem Mittelalter mal langsam raus. Wir müssen nochmal was Reproduzierbares, Intelligentes finden und herausfinden, warum es Krankheiten gibt. Mhm. Also es ist so einfach, man muss einfach nur die Psyche mal analysieren. Man muss einfach mal gucken, was haben denn die Krebskranken alle gemeinsam und so weiter. Und dann findet man es doch ganz schnell. Na, ganz also, schnell weiß ich nicht, aber also, das finde ich interessant, du sagst... Also ich mache das seit 15 Jahren jetzt ganz alleine. Wenn das ein paar Wissenschaftler in der Uni machen würden, dann hätten wir ganz schnelle Ergebnisse und Resultate. Das wäre ja so kein großes Problem. Ja. Von daher ist das Problem nicht wirklich so groß. Aber du sagst also, der Placebo-Effekt ist eigentlich Symptombekämpfung auf der Informationsebene. Ja, ist ein ganz geschickte, aber halt nicht so nachhaltige und nicht so eine stabile und so weiter. Mhm. Also ich meine, die Menschen kriegen die Information, ist klar, und die wirkt. Ja, aber die Informationsanordnung, das Unterbewusstsein, was das Ding produziert hat, das Symptom, wird ja doch nicht verändert. Das ist letztendlich eine positive Suggestion, zum Beispiel. Ja. Ja. Deshalb, es gibt natürlich ganz viele positive Einflüsse auf die Seele, auf Krankheiten. Wenn man sich ein schönes Bild an die Wand hängt, geht es natürlich auch. Das hat sofort aufs Immunsystem eine Wirkung. Aber wie lange anhaltend ist es denn? Ja, oder diese ganze Klopftechnik, die Leute kriegen Gefühle, klopfen es weg und finden es gut. In Wirklichkeit haben sie sich in dem Moment selbst verarscht, die werden immer mehr zum Zombie. Ich weiß, dass ich sage das jetzt deshalb so ein bisschen plastisch, weil ich jeden Tag mit den Leuten zu tun habe, die solche Methoden angewendet haben und wo wir dann teilweise nicht mehr an das Material rankommen, weil es weggedrückt ist, weil sie wirklich nicht mehr erreichbar sind und so weiter. Und dann laufen die Prozesse halt trotzdem unbewusst weiter. Faszinierend. Ich habe jetzt vor Jahren eigentlich mal eine Sendung über Reverse Speech gemacht, ja. Also diese Rückwärtssprechgeschichte, wo man also diese Theorie hat, dass also das Unterbewusstsein rückwärts spricht. Ja. Durchaus interessant. Ja. Aber was hältst du davon? Ist das irgendwie brauchbar? Kann man das einsetzen? Nö. Unterbewusstsein ist irgendwie so ganz simpel, ganz einfach und ganz stabil. Also es spricht nicht rückwärts. Nee, es bin nicht übrigens alles gespeichert wie gehabt. Also am besten hat mir gefallen, der Hüter hat mal gesagt, der Kopf ist nicht zum Denken da, sondern dass der Körper funktioniert. Und so könnte man es auch reduzieren. Wir brauchen den Kopf nicht. Ne? Der Körper ist gesund, weil das Unterbewusstsein ganz normale Softwareanweisungen hat und wir wissen, wie wir funktionieren. Man könnte auch so sagen, es hat auf der Erde ein Experiment stattgefunden, was 4 Milliarden Jahre schon läuft und der Mensch ist als höchstes evolutionäres Produkt dabei herausgekommen. Das ist perfekt. Ne? Und wir müssen nur wieder in diesen Zustand kommen. Also müssen wir wieder die Urbilder, also die Psyche wieder so optimieren, dass so die Uhr den Urbildern entspricht. Und dann funktioniert der Körper wieder. Die Wissenschaft wagt sich in letzter Zeit ja auch ein bisschen so an diesen Begriff Zellgedächtnis und Zellerinnerung, beziehungsweise ja, ich halte es ein bisschen für Projektionsflächen, weil in der Zelle ist nichts gespeichert als Gedächtnis. Die Zelle ist ein Bestandteil des Gesamtsystems und wenn dann sind wir solche Begriffe wie der Aber Informationen sind doch Informationen sind definitiv in der Zelle gespeichert, allein schon der DNA, ich meine. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Nur das ist auch in meinen Augen wieder eine Symptomebene. Ne? Also ich halt diese Sichtweise, die Sheldrake reingebracht hat, vom morphogenetischen Feld für viel intelligenter. Wir haben ein Informationsfeld, da sind natürlich auch die Zellen angeschlossen. In dem Sinne ist es schon sogar richtig, vom Zellgedächtnis zu reden. Hm. Aber es lenkt so ein bisschen ab, als ob die Zelle ein Gedächtnis haben. Die Zelle ist ein Bestandteil eines ganz komplexen Systems. So. Und wenn wir jetzt ins Unterbewusstsein runtergehen, dann kommen wir in dieses morphogenetische Feld. Wir können richtig surfen, wir können Zeitreisen rückwärts machen, wir können Ereignisse aufdecken, die Oma erlebt hat, die nicht im Gehirn gespeichert sind. Ne? Oder Epigenetik, Stichwort? Stichwort, 100% tolle neue Richtung, die beweist, dass psychische Ereignisse vererbbar sind. Beweist auch, dass nicht die Gene weitergegeben werden, sondern die Anordnung der Gene oder die Schalterstellungen. Ne? Das heißt, also, die sagen auch nichts anderes, wie, als dass man die Hintergründe wieder finden muss, was ist früher passiert, was ist in der Zeitachse früher passiert. Und das ist ja das, was wir machen mit dem Innenweltsurfen. Wir decken es auf und verändern es. Und dann könnte man nachweisen, dass die Schalterstellungen sich auch wieder verändern. Also man müsste das nur wissenschaftlich untersuchen, man könnte das alles nachweisen. Epigenetik finde ich genial. Also die werden das, was wir machen, bestätigen. Weil es passt einfach von der Grundidee her. Jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch einmal kurz auf diese ganze Whistleblower-Geschichte eingehen. Also du hast quasi in den 80ern natürlich im kleineren Rahmen das erlebt, was der Edward Snowden und andere jetzt erleben. Ja. Aber wie siehst denn du diese Entwicklung? Ich meine, man könnte auch sagen, unsere Gesellschaft ist krank. Gerade diese Phase von Government Shutdown und dann, ja, wir heben die Schuldengrenze jetzt doch an, wir gerade erlebt haben. Das sind ja auch alles Symptome. Richtig. Snowden ist natürlich ein Symptom. Meiner Meinung nach ist er ein sehr mutiger Mann, zumindest glaube ich das. Ja, das ist er. Ich glaube nicht, dass er Hochverräter ist. Ich glaube, das ist ziemlich absurd, zu glauben. Und die wirklich Hochverrat begangen haben, wie zum Beispiel der Herr Alexander, der heute zurückgetreten ist, die schützt man dann irgendwie. Es ist völlig verkehrt. Aber du bist da ja auch irgendwie doch involviert in dem Ganzen. Ja. Du warst involviert in dem Ganzen. Was ist denn deine Sicht der Dinge, dessen, was hier gerade vorgeht? Also was ich in dem Snowden toll finde, ist, dass er tatsächlich das gewagt hat, und da braucht man wirklich Courage dafür, das kann ich wirklich nachvollziehen, weil ich habe es auch damals selbst ähnlich erlebt, diesen Schritt zu machen. Und er sagt noch nicht mal, was ist richtig und falsch. Er sagt, so ist es. Und jetzt setzt euch mal auseinander. Und das war auch meine Haltung damals. Ich habe selbst mich erschrocken über die Intensität der Überwachung und habe gewusst, ich bin der Einzige, der das weiß, in welche Dimensionen das hineingeht. Ich kannte ja gerade von der technischen Seite die ganzen Techniken und Weiterentwicklungen und was alles anstand und so weiter. Also von daher, ich hatte ein bevorzugtes Wissen. Und ich habe nicht gesagt, dass das richtig ist oder falsch ist. Ich habe nicht gesagt, das ist blöde BKA und die dürfen das nicht. Sondern ich habe gesagt, die wissen ja gar nicht da draußen, was hier läuft. Und deshalb will ich das veröffentlichen. Und dann sollen die sich da draußen Gedanken machen, die Gesellschaft als solches und die Leute und die anderen Behörden und die Gerichte. Was wollen wir denn wirklich? Und das ist das Tolle, was das Snowden gemacht hat. Der gibt den Leuten überhaupt die Chance zu wissen, wie die Realität aussieht. Und das hat damals der Spiegel für mich gemacht. Der hat damals auch dann die ganzen Kosten übernommen. Der hat gesagt, wir stellen die ganzen Rechtsanwälte, aber du musst das Risiko tragen. Ne? Ich habe damals auch drei Gutachter mir gesucht, Rechtsgutachter, Rechtsprofessoren, die einen hohen Namen haben. Auch der Datenschützer Bull war dabei und so weiter. Und habe gesagt, ich würde das gerne veröffentlichen im Spiegel oder der will das gerne veröffentlichen, meine Informationen. Darf ich das? Und dann haben die gesagt, um Gottes Willen, das können wir doch nicht entscheiden. Wenn wir sagen, du darfst das, dann müssen wir das ja mittragen. Also die Rechtsgutachter haben quasi alle einen Schwanz eingezogen, könnte man sagen. Und deshalb habe ich gesagt, nee, ich trage das Risiko, ich mache das jetzt einfach und muss dann mich notfalls mit Gerichten mich auseinandersetzen. Und dann haben die Gutachter gesagt, ja, dann anschließend würden wir gerne ein Gutachten machen. Also ich finde, die Gesellschaft muss wissen, was läuft und kann dann gemeinsam entscheiden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und in Deutschland hat es dann dazu geführt, dass wir nicht so viel Überwachung eingeführt haben. Wer nach England geht, weiß, wie hoch überwacht England ist. Ne? Da fährst du rein, dann ist dein Autokennzeichen gespeichert und es wird sofort abgeglichen und so weiter. In Deutschland sind wir ja noch nicht so weit. Also das hat schon damals dazu geführt, dass wir den Überwachungsstaat nicht so eingeführt haben als Problemlösungsmöglichkeit. Ne? Sondern es hat dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, es gibt ein Recht auf instrumentelle Selbstbestimmung. Also was mit den Daten des einzelnen Bürgers geschieht, ist nicht dem Staat überlassen, sondern der einzelne Bürger darf da mitentscheiden, muss auch wissen, muss mit einbezogen werden. Das fand ich dann toll. Ich habe natürlich den Nachteil gehabt, ich habe meinen Beruf nicht mehr ausüben können, ne? Weil auch andere Firmen, die mich dann einstellen wollten, haben dann gesagt, ja, haben sie auch was gegen Tierversuch und so. Ich glaube, ich war damals der Erste, der diesen Gewissensentscheid sogar zugebilligt bekommen hat von den Gerichten, weil das gab es bisher noch nicht. Dass ein Mensch ein Gewissen hat, das gab es nicht. Das ist kein Rechtsgrund. Also es gab mal Leute, die haben sich geweigert, rechtes Gedankenbuch als Buchdrucker zu drucken. Und dann gab es auch ein Bundesverfassungsgerichtsurteil und haben gesagt, nee, der muss das machen, das ist Arbeitsverweigerung. Also eine gewisse Zeit in Deutschland zu haben, war, ich glaube, ich war der Erste. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch anschließend andere Leute, die sich auch dann quergestellt haben gegen Atomraketen und so weiter. Deshalb finde ich das ganz wichtig, das ist toll, das ist schön, wenn das jemand macht, das ist ein Beitrag. Aber persönliche Nachteile hat er auf jeden Fall. Ne? Ich konnte nicht mehr in meinen Beruf zurück, und deshalb habe ich ja meinen nächsten Beruf entwickelt, den Synergetik-Profiler, könnte man auch so sagen. Ich habe mir meinen eigenen Beruf gesucht. Also Missstände... Jetzt könnte man dir natürlich unterstellen, du hast das quasi nur aus einer Notlage herausgemacht. Nee, mir ging es damals gut, ich habe keinen Grund gehabt. Also, ich meine, naja, finanzielle Notlage. Nee, es war auch, ich hatte auch keine finanzielle, ich habe kein Geld dafür gekriegt. Also ich habe ja nichts dafür gekriegt. Ne? Mhm. Also das, jeder hat gesagt, wieso macht er das? Sicher einen Job beim BKA, ich hätte jetzt ein super Gehalt, ich hätte eine super Rente, mir wird's gut gehen. Also von daher gesehen, persönlichen Vorteil hatte ich nicht, außer dass es sich gut angefühlt hat. Es hat sich wirklich gut angefühlt, das zu machen. Also deshalb kann ich es jedem nur empfehlen, für etwas eintreten, wo man spürt, dass was schiefläuft. Das fühlt sich richtig gut an. Das ist ein richtig tolle Qualität, die man für sein Leben lang hat. Also im richtigen Moment das Richtige tun, fühlt sich gut an. Auf jeden Fall. Tricksen und betrügen ist scheiße. Ja, das kann so ich voll unterschreiben. Ja. Ich habe hier Leute gehabt, du glaubst es nicht, die waren 70 zum Beispiel und haben hier in der tiefen Entspannung Rotz und Wasser geheult, weil sie mit 11 Jahren der Oma 5 D-Mark aus dem Geldbeutel geklaut haben und schlechtes Gewissen haben. Das heißt, da habe ich gemerkt, wenn jemand was Schlechtes tut und er weiß das, das zieht er jahrzehntelang mit sich und das belastet sein Immunsystem. Also was Falsches zu machen, was Böses zu machen, ist das Dümmste, was man machen kann. Für seine Gesundheit und für seine Intelligenz. Und rumgedreht, für irgendwas eintreten, fühlt sich einfach gut an. Also deshalb, das Norden hat für sich das Richtigste gemacht, was es überhaupt nur gibt, und für die anderen Menschen auch. Ich finde ja, irgendwo sehe ich da auch eine Parallele, die mag jetzt vielleicht sehr an den Haaren herbeigezogen sein, aber zwischen dem, was Whistleblower machen, was du in den 80er-Jahren gemacht hast, und dem, was passiert, wenn man quasi auf diese Informationsebene geht und versucht, nach den Ursachen zu finden, zu suchen oder diese zu finden. Und Whistleblower machen vielleicht das für die Gesellschaft, was diese archetypischen Bilder für das Individuum machen. Kann man das so sagen? Ja. So könnte man sehen. Nee, das sind ein paar Kräfte, die etwas bewegen, und die haben wirklich eine hohe Wirkung. Deshalb finde ich es auch toll. Deshalb ist es auch was sehr Lohnendes. Das fühlt sich auch deshalb gut an. Das stimmt schon, ne? Ja. Irgendwo ist da... Es resoniert jedenfalls ein bisschen miteinander, wobei man kann natürlich sagen, das sind jetzt alles an den Haaren herbeigezogene Parallelen, aber naja. Nee, ich weiß das damals, weil der Spiegel hat ja Veröffentlichungen gemacht, und die Stimmen, die das gut fanden, waren enorm. Ne? Also auch ganz viele, was weiß ich, Politiker fanden dann plötzlich, oh Gott, so viel Überwachung machen wir schon. Ist ja toll, dass es so jemand gibt wie mich, der das veröffentlicht und so weiter. Ne? Nur der Bundesgerichtshof hat wieder ein Riesenproblem damit gehabt, weil wir haben diese Fälle, ich bin ja dadurch vorbestraft worden, ne? Also 10 Fälle habe ich aufgedeckt, und in einem bin ich freigesprochen worden, und in 9 Fällen habe ich quasi Dienstgeheimnisverrat begangen. Ne? Das muss man dann auch bestrafen. Ich war ja beim Landgericht, bin ja dann auch bestraft worden, und dieser Fall ist dann zum Bundesgerichtshof gegangen, und dann haben die vom Spiegel gezittert, weil dann haben wir plötzlich gesehen, wir haben diesen Fehler gemacht. Wenn der Bundesgerichtshof jetzt sagt, ich bin zu Recht verurteilt worden, das heißt also diese 9 Fälle, diese Beispiele, dann würde per Bundesgerichtshof entscheidet, das BKA im Nachhinein den Stempel bekommen, er hat alles richtig gemacht, und damit wäre dieser Überwachungsstaat eingeführt. Also diese Techniken dürfte man dann machen. Das heißt also, wenn wir beim Bundesgerichtshof gelandet wären, hätten wir einen Überwachungsstaat gehabt. Rumgedreht hätte Bundesgerichtshof meine Tätigkeit freigesprochen, so nach dem Motto, nein, war wichtig, hätte man international gezeigt, BKA verhält sich kriminell. Also was man gemacht hätte, war sehr falsch gewesen, und deshalb hat man zu dem einfachen Trick gegriffen, man hat es gar nicht bewertet. Man hat es einfach abgewiesen. Also es gab keine Revision. Ja? Und das ist auch das, wo ich merke, wenn es zu eng wird, zu schwierig wird, entscheiden die Gerichte einfach nicht, weil die Zeit ist noch nicht reif. Also das Problem kann in dem Moment noch nicht gelöst werden. Deshalb haben sie dann diese Grundgesetzveränderung gemacht, das Recht auf instrumentelle Selbstbestimmung eingeführt. Ne? Und so ist mir es jetzt ja auch gegangen. Ich bin da mit meiner Haltung der medizinischen Krankheitsbekämpfung und der Synergetiktherapie auch beim Bundesverwaltungsgericht gewesen, beim Bundesgerichtshof, und war dann anschließend beim Bundesverfassungsgericht. Und dort hat man sich tatsächlich, der zweite Senat, 1,5 Jahre damit beschäftigt und hat dann die Revision nicht angenommen. Weil wenn man sie angenommen hätte, hätte ich wieder recht gehabt, dann hätte man gesagt, die Chemotherapie, die Symptombekämpfung ist der falsche Weg, der Joschko hat recht, das kann man nicht machen. Und andererseits, man kann aber auch nicht sagen, der Joschko ist falsch, der ist ein Scharlatan, das stimmt alles nicht, weil die haben sich so damit beschäftigt, dass sie gesehen haben, oh ja, das stimmt wohl alles. Also deshalb gab es nur die Möglichkeit, das abzulehnen, also es nicht anzunehmen. Das heißt also, hohe Gerichte entscheiden in dem Moment, das habe ich auch gelernt, nicht was richtig ist, sondern was sinnvoll ist. Und das heißt manchmal, es wird nicht entschieden. Deshalb laufen wir momentan ziemlich in einer Chaosphase, und ich bin mal ganz gespannt, wie es weitergeht. Also ich finde, es ist die spannendste Zeit überhaupt, die zurzeit läuft. Ja, es ist extrem spannend. Es ist ein bisschen zu spannend. Und, es könnte hohe Nebenwirkungen haben, das stimmt. Ja, das sehr wohl. Und auch selbst ohne Fukushima. Also ist auch jetzt wieder interessant, aber wir müssen es dann schon langsam zum Schluss machen. Ja. Aber wenn man jetzt Fukushima auch als so ein globales Symptom nimmt, das jetzt nach deiner und Kubis Theorie wir quasi gebraucht haben, um da irgendwie aufzuwachen, dann kann ich nur sagen, wow, wir brauchen aber da schon ziemliche Vorschlaghämmer. Und ich meine, da frage ich mich, was kommt als nächstes? Weil das muss ich jetzt auch sagen, und da mag man mir jetzt wieder negatives Denken vorwerfen, also wirklich was tun tut sich jetzt gerade nicht. Also mir kommt jetzt nicht vor, dass das große Erwachen im Gange ist. Ich hätte es gern, aber ich sehe es nicht. Ja, ja. Also ich bin auch ein bisschen erschrocken, bin auch ein bisschen erstaunt, weil wie gesagt, vor 30 Jahren, ich bin ja in dieser Zeit noch groß geworden, Startbahn West, so haben die Leute ja auch alle gegen demonstriert, aber in Wirklichkeit mittlerweile ist ja noch eine gebaut worden, aber damals sind die Grünen entstanden, da war so eine Gegenbewegung da, und da war wirklich so ein Aufschrei da, also Fukushima trägt dazu bei, dass die Leute wach werden. Also es muss erst so einen Knall geben, es muss was schieflaufen, das ist auch die Theorie der Synergetik, es muss schon was passieren, damit die Leute wach werden, das sehe ich schon so. Und in dem Sinne bin ich erstaunt, dass es heute fast alles ein bisschen depressiv ist hier in unserer Gesellschaft. Absolut, ja. Ja, wenn ich mir die Wahlen angucke und wie es ausgegangen ist, je mehr Druck... Die deutschen Wahlen, die österreichischen Wahlen waren mindestens genauso deprimiert. Ja, glaube ich. Ja, ja. Naja. Aber wahrscheinlich ist es so, die Synergetik besagt ja, das ist ja die Theorie von Professor Hermann Hagen, ne, die Selbstorganisationstheorie, dass halt kleine Einflüsse von außen, die systemstörend sind, versklavt werden, also ausgeschaltet werden. Das System wird immer erstarrter und damit aber auch erst einmal stabiler. Ne? Und Systemveränderungen gehen nur im Chaoszustand. Hm. Das hat seine Theorie. Also der Chaoszustand wird wissenschaftlich erwartet. Okay. Ja. Ich danke dir für dieses interessante Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir in Zukunft das wieder mal wiederholen. Ja, bin auch mal gespannt, welche Reaktion es da gibt, weil ich provoziere immer ganz gerne. Deshalb sind auch manche Statements, die ich jetzt heute Abend gesagt habe, ein bisschen provokant gewesen, bringen etwas mal auf den Punkt zum Nachdenken. Das ist ja meine Absicht. Und meine Grundhaltung ist, dass jeder Mensch selbstverantwortlich ist oder selbst eine Individuation zu machen hat, selbst seinen Weg zu finden hat, damit er aufblüht. Ne? Das ist so meine Haltung und das ist das, was ich gerne weitergebe. Gut. Jo. Dann danke dafür, dass du das hier heute dargelegt hast. Ja. Und ja, noch einen schönen Abend nach, wo bist du jetzt gerade? Ich bin zu Hause, hier im Kammerla. Und also in meinem Therapiezentrum, was ich aufgebaut habe. Wo? Das ist in Mittelhessen, in der Nähe von Gießen, auf dem Land, ein kleines Dörfchen. Okay. Ja. Dann schönen guten Abend nach Mittelhessen. Ja, okay. Ich danke dir. Okay. Nach Österreich. Okay. Okay. Okay, danke. Bis dann. Tschüss.